durch zwei Skandale ist da etwas bekannt geworden über die Atommacht der Erde. Eine Firma namens Transnuklear soll so 2.500 Fässer mit Atommüll verschoben haben unter dubiosen Geschäftsbedingungen. Da wurde in Bordells was abgewickelt und Schmiergelder gezahlt. Und dann kam als zweiter Verdacht auf, es sei Bombenplutonium, schwarz, an Libyen und Pakistan geliefert worden. Diese Skandale haben ein bisschen was enthüllt vom bundesdeutschen Atomprogramm, ohne Zweifel. Und der Umstand allein, dass darüber was an die Öffentlichkeit gerät, ist nicht unbedingt selbstverständlich und ist in den freiesten aller deutschen Staaten, wie sich die Bundesrepublik immer lobt, kein Gesetz. Das ist nicht selbstverständlich, dass der mündige Bürger sich auskennt mit der Atommacht seines Staates. Wenn man im Atomgesetz nachliest, steht da sogar das glatte Gegenteil. In § 12 Absatz 7 steht, durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass sicherheitstechnisch bedeutsame Abweichungen, Unfälle und sonstige Schadensfälle beim Umgang mit radioaktiven Stoffen zum Zwecke der Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen durch in der Rechtsverordnung zu bezeichnende Stellen veröffentlicht werden dürfen. Der Regelfall ist hier also Geheimhaltung nicht veröffentlicht. Beim Atomprogramm geht es eben zu wie beim Militär. Es handelt sich um ein Stück Politik, an der staatliche Hoheit entscheidend hängt. Und so etwas reservieren sich die politischen Herren als ihr Entscheidungsmonopol. Das bleibt geheim, obwohl und weil das Volk existenziell durch jede Entscheidung in diesen Bereichen betroffen ist. Mal eine schöne Klarstellung über bundesdeutsche Demokratie, die erste. Eine zweite Klarstellung steht auch gleich drin, wenn informiert wird. Warum? Keineswegs, damit der kritische Bürger triumphiert. Hallo, Kontrollinstanz, ich bin der Letztgefragte. Information, steht hier, ist ein Mittel des Staates, Bürger zur Lösung von Staatsproblemen einzuspannen, sie zur Abwicklung von Staatsproblemen einzuspannen. Man sollte die Demokratie dafür wirklich nicht loben, wenn sie mal informiert. Übrigens, den Volksempfänger hat der Rechtsvorgänger der Bundesrepublik Deutschland erfunden. Ein Lob ist also nicht zu erwarten, darüber, dass hier die Öffentlichkeit mal wieder schwer kritisch tätig geworden ist. Stattdessen werde ich die paar Informationen, die dabei rausgekommen sind, schamlos missbrauchen, zu ein paar Erklärungen über die Atommacht BRD. Zur Sache, was wurde da enthüllt? Enthüllt wurde, der Abfall deutscher Atomkraftwerke wird munter in der Bundesrepublik und auch in ganz Europa hin und her geschoben. Enthüllt wurde, es gibt bombenfähiges Plutonium in Massen in der Bundesrepublik. Das soll es ja gewesen sein, was da an Libyen und Pakistan gegangen ist. Interessant, die Zusammenstellung, derselbe Müll hat zwei Gesichter. Mal ist er eben bloß Schrott und dann ist er gleich Bombenrohstoff. Ich muss aber ein bisschen was zu der Aufbereitung dieses Skandals sagen, ehe ich auf den rationellen Kern zu sprechen komme. Der Skandal wurde ja so aufgemacht, aufregen sollte man sich über 2.500 falsch deklarierte Atomfässer, die mittels Bestechung vorgenommenen Bordells verschoben worden sind. Und wenn der Skandal so aufgemacht wird, dann vertuscht er die Hauptsache. Nämlich, dass ganz rechtmäßig und ganz anständig der normale Betrieb deutscher Atomkraftwerke alle Jahre so an die 30.000 Fässer atomaren Müll produziert, dazu x Sonderlager mit hochradioaktiven Müllbrennstäben und so, vergiftetes und verstrahltes Material, das deshalb herumgeschoben wird, weil es sich nicht unschädlich machen lässt. Über diesen Skandal wurde nicht geredet. Aufregen sollte man sich, so der zweite Skandal aufgemacht, darüber, dass Bombenplutonium exportiert wurde. Dazu auch noch in Staaten, die von unserer bundesrepublikanischen Regierung verurteilt worden sind, als Terroristen in der Völkerfamilie, obwohl das in Pakistan schon gar nicht mehr so eindeutig ist. Da sitzen unsere Jungs, die Afghanistan beobachten müssen. Wenn der Skandal so aufgemacht wird, als Export in falsche Hände, dann vertuscht er auch wieder die Hauptsache. Dass nämlich eben die zivile Nutzung der Kernenergie, wie sich das in der Bundesrepublik seit jeher nennt, die doch nur zu friedlichen Zwecken stattfindet, offenkundig die Technik für die Atombombe ist und ihren Sprengstoff bereitstellt. Dass also die Bundesrepublik Deutschland beides hat, dass also die Bundesrepublik Deutschland Atommacht ist, das sollte wieder die Sache nicht sein, über die zu reden wäre. Das tun wir aber, und das ist auch meine Gliederung, die zwei Abteilungen, Atommüll und Atomkraftwerke, und Atomkraftwerke und Atombombe, die Atommacht BRD. Atommüll und Atomkraftwerke, ich schicke eine These vorweg. Meine These lautet, der Atommüll spricht gegen die Nutzung der Atomkraft, gegen die Atomkraftwerke und ihre Betreiber. Das ist die einzige vernünftige Konsequenz, will ich zeigen. Es handelt sich bei Atommüll nämlich, das mal als Einstiegsüberlegung, nicht einfach um Müll. Müll ist ja nichts besonders Aufregendes. Beim Gebrauch werden Sachen verbraucht. Es fällt Zeug ab, was man nie mehr gebrauchen kann, Abfall und so, wenn es halt Müll da. Es ist eine verharmlosende Redeweise über dieses atomare Zeug, wenn es in dieser Weise als Müll betrachtet wird. Das ist nämlich nicht einfach bloß unbrauchbar, sondern es strahlt und ist giftig. Der Betrieb von Atomkraftwerken produziert nämlich außer Strom und der üblichen Strahlung, die auch nicht gerade bekömmlich für die Anrainer ist, permanent eine Masse von Gift und eine Sorte Masse von Gift, die radioaktiv verseucht ist, radioaktives Material ist, seinerseits Radioaktivität abgibt. Alle Abteilungen, die da anfallen, unterscheiden sich ein bisschen von normalen Müll. Was da anfällt, sind zunächst mal alle Betriebsstoffe von Atomkraftwerken. Brennstäbe. Und wenn die abgebrannt sind, wie der Fachausdruck da heißt, ist die Sache nicht etwa rum, sondern die Dinger geben weiterhin ordentlich Radioaktivität ab, entwickeln Wärme und sind in der Regel vom Giftstandpunkt her giftiger als Vorabgebrauch. Zum Beispiel, weil Plutonium in ihnen ausgebrütet worden ist. Das zweite, was anfällt, sind alle Giftstoffe, die in so einem Kernkraftwerk benutzt werden. Kleidung, Schuhe, Reinigungsmittel, Schmierfette, alles. Und zwar nicht etwa deswegen, wie das ganz normal ist in der Produktion, weil das Zeug verbraucht wäre. Also kaputt ist. Sondern weil es verseucht ist. Deshalb ist es Müll. Schließlich fällt an, alle Maschinerie, die in einem solchen Atomkraftwerk benutzt wird, zu guter Letzt also der ganze Betontrümmer selbst, als giftiges und radioaktives Material. Die zweite Besonderheit dieses Mülls ist, der wird durch seine Beseitigung mit dem Umgang damit als Müll nicht weniger und harmloser. Wiederaufarbeitung und Entsorgung machen mehr Müll, machen ihn noch giftiger, potenzieren die Strahlung. Und zwar für den ganzen Bereich, den ich gesagt habe. In der Wiederaufbereitungsanlagen wird beispielsweise Plutonium gewonnen aus den Stäben. Und das ist so ziemlich das Giftigste, was es in diesem ganzen Theater überhaupt gibt. Alle Bereiche in der Wiederaufbereitung unterliegen also derselben Logik wie dem AKW selbst. Betriebsstoffe, Hilfsstoffe, Maschinerie und Transportwesen bleibt schließlich als Masse verstrahltes und giftiges Material zurück. Von Unfällen will ich ganz schweigen. Ein Zitat will ich mal machen, weil es eine kleine Besonderheit so anschaulich macht. Der Holger Strom berichtet von einem Unfall im Transportwesen. Ein Gerät zur Auflösung zersägter Brennelemente sollte vergraben werden. Auf dem Weg zum Atommüllplatz wurde der Transportbehälter undicht. Hochradioaktive Lösung tropfte auf das Fahrzeug und die Straße. Große Stücke der Asphaltdecke sowie der ganze Tieflader samt Transportbehälter und Inhalt mussten eingegraben werden. Über den Fahrer wird nichts Näheres gemeldet. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich will nicht gesagt haben, da klappt immer was nicht bei der Entsorgung von Atomen. Das ist das Verharmlosende an dieser Sorte Enthüllung, die von diesen Atomkraftkritikern kubikmeterweise produziert werden. Die sind auch technisch meistens zutreffend. Aber das Urteil, die Schlussfolgerung von ihnen, hier klappt Entsorgung nicht, das ist eine sehr große Verharmlosung. Für die Kernkraftbenutzer, für Staat und Kapital, klappt ja die Wiederaufbereitung. Die kriegen ja wieder ihre Brennstäbe und ihr Bombenplutonium. Für die normalen Leute allerdings, für die muss man Folgendes sagen, da klappt nicht irgendwas nicht, sondern von deren Standpunkt aus gibt es notwendig keine Entsorgung von Atommüll. Das liegt an dessen Beschaffenheit. Als radioaktives Material und Gift hat dieser Atommüll die Eigenschaft, dass er Radioaktivität abgibt. Und die verändert, wie schon im AKW, wie schon im Atomkraftwerk, überall, wo man ihn hinstellt, die Umgebung. Und das ist dieser Müllgenerator. Strahlung und Wärme, die da frei werden, zerstören alles bislang bekannte Einschlussmaterial, macht das Zeug selbst zu Strahlern, macht selbst zu Gift. Dauernd besteht die einkalkulierte, von den Betreibern und den Technikern einkalkulierte Gefahr, dass es zu einer Zusammenstellung von radioaktivem Material kommt, das man kritische Masse nennt, sodass dann wieder eine unkontrollierte Kettenreaktion losgeht, wie in einem Reaktor kontrolliert. Und das ist dann der berühmt-berüchtigte Müllgau. Alles ausgerechnet, was dann alles geschehen kann. Entsorgung im Sinne einer Unschädlichmachung von Radioaktivität ist deshalb so unmöglich, wie die Freisetzung von Radioaktivität im Atomkraftwerk bezweckt ist und einmal in Gang gesetzt, Naturnotwendigkeit ist. Das heißt, der strahlende Giftmüll ist bloß eine abgeleitete Wirkung der Freisetzung von Strahlung und Gift, die der Atomkraftwerksnormalbetrieb ist. Und deshalb liegt der Ruf nach besseren Müllmännern in dieser ganzen Affäre voll daneben. Unter einer Beseitigung des politischen Programms, das AKWs betreiben lässt, ist keine vernünftige Entsorgung zu haben. Damit wäre ich in gewisser Weise fertig, wenn es nicht die Alternative gäbe. Und die eine Alternative, die es da gibt, ist die offizielle Atom- und Atommüllpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Unschädlich wird das, was ich jetzt erzähle, für die Leute nie mehr, sondern es ist die Quelle des Schadens, den das Atomprogramm anrichtet. Was man den staatlichen Betreibern dieser Industrie, den Genehmigern, die betreiben sie ja nicht in eigener Regie, was man denen nicht vorwerfen kann, ist, dass die sich nicht auskennen. Das Atomgesetz weiß sehr genau um die besondere Beschaffenheit von radioaktivem Material und also auch von Atommüll. Überhaupt könnte einem ja mal auffallen, dass dieser Geschäftszweig in der Bundesrepublik einer der wenigen Geschäftszweige ist, die nicht durch die normalen Geschäftsgesetze einfach geregelt sind, sondern wo die staatliche Hoheit ein Sondergesetz, eben das Atomgesetz, für erforderlich gehalten hat, mit dem sie das Ganze überhaupt in die Welt gesetzt hat und ständig unter ihrer staatlichen Kontrolle hält. In diesem Atomgesetz und den dazugehörigen Rechtsverordnungen gibt es eine Regelung, die in der letzten Zeit häufig benannt worden ist, der sogenannte verlangte Entsorgungsnachweis. Da steht also drin, zum Betreiben von Atomkraftwerken muss eine Art Endlösung für den Atommüll vorgewiesen werden können. Eben ein Entsorgungsnachweis. Man weiß also um diese Sorte von Material, mit der da umgegangen wird. Freilich, das ist doch jetzt schon klar, wäre mit diesem Entsorgungsnachweis jemals die Beseitigung der Strahlengefahr gemeint und bezweckt gewesen von staatlicher Seite, dann hätte nie ein einziges Atomkraftwerk in Betrieb gehen dürfen. Es muss sich also an der Stelle staatlicherseits um etwas anderes handeln, als die Beseitigung dieser Gefahr für die Leute. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass diese Entsorgungsgeschichte eine bloße staatliche, eine reine staatliche Heuchelei ist, so ein Nebelschleier, hinter dem dann mit AKWs munter verstrahlt und vergiftet wird. Der Staat will schon entsorgen. Das ist ihm ein ernstes Anliegen. Er hat dafür Gründe und die sind unzweideutig im Paragraph 1 des Atomgesetzes eigentlich angesprochen. Ich lese es mal kurz vor. Das gibt die Zweckbestimmung dieses Gesetzes an. Zweck dieses Gesetzes ist erstens die Erforschung, die Entwicklung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken zu fördern. Das steht schon mal fest jetzt. Und jetzt geht's los. Zweitens, Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen und durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen verursachte Schäden auszugleichen. Das ist schon sehr gut, wie das hier zusammenfällt. Erst schützen und hinterher entstehen. Drittens, zu verhindern, dass durch Anwendung oder Freiwerden der Kernenergie die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet wird. Damit ist es ihnen garantiert erst. Viertens, die Erfüllung internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Kernenergie und des Strahlenschutzes zu gewährleisten. Ja, so meint der Staat mit Entsorgung schon ernst. Erstens, kein Abstrich am Atomprogramm, sondern seine Förderung. Dann aber zwei Gründe, warum er sich um Entsorgung kümmert. Grund 1 heißt, Volk und Eigentum, Leben und Sachgüter heißt es hier. Und in dieser Zusammenstellung Volk und Eigentum ist es von vornherein nicht zu verwechseln damit, dass hier der Einzelne und seine Mittelchen, seine Lebensmittel geschützt werden sollen. Gemeint ist die Quellen der Staatsmacht. Die will diese Bundesrepublik Deutschland sich schon nicht durch ein Mittel ihrer Staatsmacht ruinieren lassen. Es geht also nicht um den Schutz der Leute, sondern um den Schutz ihrer Funktion. Ja, als Dienstleister am Eigentum. Das sollen die schon noch durchhalten. Spätschäden sind da ja kein Problem mehr. Der zweite Grund, sicherlich noch ernster gemeint oder genauso ernst gemeint, innere und äußere Sicherheit. Ja, das ist ja klar, dass ein Staat hier entdeckt, AKWs sind schon Zeitbomben, also muss man aufpassen, dass sie nicht gegen uns losgehen. Atomkraftwerke sollen doch Mittel der Staatsmacht sein und nicht ihr in die Luft jagen. Diese Zusammenstellung in diesem Paragraphen 1 macht ziemlich deutlich, wie das mit der Entsorgung als Bedingung von Atomkraftwerken gemeint ist. Es handelt sich eben um Entsorgung als Bedingung eines zu gewährleistenden und zu fördernden laufenden Betriebs dieser Dinger. Und nicht um Entsorgung als Kriterium dafür, ob man sowas überhaupt in Betrieb nimmt. Der Staatsstandpunkt heißt also nicht, wir prüfen, ob AKWs überhaupt vernünftig sind an der Frage, ob man da Entsorgung gewährleisten kann. Der Staatsstandpunkt heißt, damit Atomkraftwerke die Bundesrepublik Deutschland voranbringen, muss man sich schon um Entsorgung kümmern. Die staatlichen Konsequenzen aus diesem Standpunkt, die einschlägigen Beschlüsse, arbeiten mit einer zunächst minimalen Differenz zu dem, was ich über diese Angelegenheit gesagt habe. Statt dass man sich da auf den Standpunkt stellt, Entsorgung von Radioaktivität ist unmöglich, also lassen wir das mit der Freisetzung, ist der Staatsstandpunkt, die Entsorgung von Radioaktivität ist noch unmöglich. Und so lange können wir ja. Dieses kleine Wörtchen noch, die ist noch unmöglich, ist zu der großen Falle, zu der großen politischen Falle für so ziemlich alle Atomkraftwerkskritiker geworden. All die Typen, die mit naturwissenschaftlichem Sachverstand anrücken und eins ins andere Mal entlarven, dass diese Entsorgung ja noch gar nicht perfekt ist, von denen lässt sich der bundesrepublikanische Staat durchaus seine offene Tür einrennen. Schon gleich, wenn solche Leute konstruktiv werden. Selbst solche Kritiker wie der Holger Strom können sich da immer nicht enthalten und fangen dann an und sagen, naja, wenigstens die Wiederaufbereitung sollte man lassen. Leichtwasserreaktoren sind dagegen vergleichsweise harmlos. Davon lässt sich der Staat gerne die Türen einrennen. Fehler in dieser Frage, Unterlassung, lässt er sich vorwerfen, der bundesdeutsche Atomstaat. Denn dann ist er ja gefordert, dann ist er ja gerufen. Er kümmert sich drum, antwortet der Töpfer. Wenn ihn natürlich Kritiker daran reinfuschen, ihm Auflagen machen wollen, dann haben sie die Demokratie wieder mal falsch verstanden und kriegen einen auf den Kopf. So wie es Wallmann jetzt gesagt hat, das Schlimmste sind die furchtbaren Vereinfacher. Die schaden mehr als strahlen. Die Praxis dieses Standpunkts, die Entsorgung ist noch nicht gelöst. Die sieht so aus. Mit § 9 des Atomgesetzes verpflichtet der Staat erstmal sich zur Entsorgung. Er sagt, das nehme ich auf meine politische Kappe. Das ist schon eine feine Dienstleistung am AKW-Betrieb. Weil die sind von dieser Frage erstmal ein Stück weit damit freigesetzt. Der Staat übernimmt also diese Entsorgung, die dann lustigerweise an seinen eigenen Maßstäben dauernd so ohne weiteres gar nicht abzuwickeln ist. Asse hat er aufgegeben als Endlager, Gorleben zumindest storniert. Die zweite Seite davon, er nimmt es auf seine Kappe, ist, Landessammelstellen werden eingerichtet. Dort wird der atomare Müll unter staatlicher Obhut konzentriert und das Resultat muss sich einstellen, die Dinger quellen natürlich über, wenn sie beschlossen sind, so ungefähr. Die staatliche Konsequenz heißt, Man modifiziert die Entsorgungsbedingungen für den Betrieb von Atomkraftwerken. Atomkraftwerksbetreiber bekommen die Betriebserlaubnis mit einem neu definierten Entsorgungsnachweis. Sie müssen zeigen, dass sie sechsjährige Zwischenlagerung für ihren Dreck möglich gemacht haben. Das ruft den Staat in seiner ganzen Fürsorge natürlich gleich schwer wieder aufs Tablett, weil jetzt wollen haufenweise Rechtsverordnungen erlassen werden, die Zwischenlagerung definieren, die eben die Unmöglichkeit gefahrloser Lagerung gesetzlich regeln, sodass sie jedenfalls rechtsförmig ist. Der Staat tritt hier als, das muss man sich merken, für auch das öffentliche Getue, wo sie immer so unschuldig tun, auch nach seinem eigenen Rechtsbuchstaben als der Genehmiger dieser Zwischenlagerpraxis auf. Er schafft den rechtlichen Rahmen für die entsprechenden Risiken und der Genehmigungsbedingungen. Was er da regelt, sind gewisse Schutzmaßnahmen, die in solchen Lagern getroffen werden müssen, damit sich nicht so ohne weiteres die kritische Masse von radioaktiven Stoffen bilden kann, sodass es nicht zum Gaumüll kommt. Er regelt eine gewisse Sortierung des Mülls nach Kriterien wie stark, mittel und schwach radioaktiv und entsprechende Zuweisungen zu darauf zugeschnittenen Lagerkapazitäten und Auflagen, wie die aussehen müssen. Das alles regelt vor allem eins: Grenzwerte erlaubter Vergiftung und Verstrahlung der Lagerarbeiter und der Anrainer solcher schönen Einrichtungen. Mit diesen rechtlichen Bestimmungen werden Zwischenlager Dauereinrichtungen vom Staat gesetzlich kodifiziert, sodass sich der Irrtum das gar nicht einstellen kann, hier handelt es sich um eine Übergangslösung. Die staatliche Praxis der Entsorgung fasst sich also dahingehend zusammen. Die bundesdeutsche Atompolitik, der Staat, hat selbst den Betrieb von Atomkraftwerken und den Umgang mit den dabei zum Teil gewollten, wie beim Plutonium, und den dabei unvermeidlichen Giften. Er hat selbst den Umgang damit als Umgehung eines uneinlösbaren Entsorgungsgesetzes organisiert. Das Gesetz und seine Rechtsverordnung verlangen hier eine marktwirtschaftliche Lösung für einen letzten, unlösbares Problem. Das ist der staatliche Auftrag, dass hier Geschäftssinn und Ingenieursgenialität sich zusammentun und die Gesetze, soweit es geht, ausschöpfen, die er ihnen dafür gegeben hat, damit Atomkraftwerke laufen und keine Müllprobleme dazwischen kommen. Das ist der staatliche Auftrag, und wo es sein muss, lässt die Politik solche Einrichtungen wie NuCam und Alchem auch mal mit vorläufigen Betriebsgenehmigungen, auch das ist eine interessante Rechtsform, vorläufige Betriebsgenehmigungen laufen. Vorläufige Betriebsgenehmigungen, weil da derzeit die Bedingungen des Atomgesetzes selbst offenbar nicht so ganz ohne weiteres einzuhalten sind. Aber hier gibt es eben das staatliche Interesse, dass sich das Recht als, und das ist es ja auch, seines Mittels bedient und eben diese Sorte Plutoniumproduktion einrichtet. Auf dieser gesetzlichen Grundlage sieht dann das Atommüllgeschäft dieser gesetzlichen Grundlage sehr ähnlich. Das menschlich Zuträglichste in dieser Branche dürften wohl die von Transnuklear bezahlten Bordellbesuche für die Strahlenschutzbeauftragten gewesen sein. Denn man weiß ja, AIDS holt man sich. Aber den Krebs, den bekommt man durch die Strahlung frei ausgeliefert. Das Prinzip dieses Geschäfts mit dem Atommüll. Das heißt ungefähr so. Das ist der Auftrag an die Geschäftsleute, den sie täglich wahrnehmen. Es gilt, ein Geschäft zu machen. Es gilt es also kostengünstig abzuwickeln. Was denn? Dass es einen dauernd wachsenden und immer brisanteren, strahlenden Giftmüllberg gibt und der innerhalb der gesetzlichen Grenzen zwischenzulagern ist. Das mit der ganzen Genialität von Ingenieuren und der ganzen Schlitzohrigkeit von Geschäftsleuten abzuwickeln, ist der Auftrag des Atomgesetzes. Nicht umsonst schreibt der Staat in den Paragraphen 9, übrigens fast in jedem Paragraphen von diesem Scheißgesetz rein, Genehmigungen werden nach Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit erteilt. Wie kommt man auf diesen Standpunkt? Ja, weil der Staat hier tatsächlich in die persönliche Fähigkeit, in die marktwirtschaftliche und ingenieursmäßige persönliche, in das persönliche Engagement von diesen Typen übertragen will, was sein Anliegen ist. Die sollen das für ihn abwickeln. Geprüft tritt er hier die Verantwortung gewollt ab an diese Leute. Deren Praxis sortiert den Müll erstmal nach zwei Interessen an den Stoffen. Das eine ist der weiterverwertbare Müll. Das sind im Wesentlichen die abgebrannten Brennstäbe. Was tut man mit denen? Lagern. Wo? Wenn doch die staatlichen Sammelstellen davon von vornherein zu klein sind. Na, man hat ja Lagermöglichkeiten für abgebrannte Brennstäbe. Das sind die Abklingbecken, die allerdings zunächst mal eine Erfindung für den ganz ordinären Betrieb von Atomkraftwerken waren, fürs Auswechseln, für wenn was antransportiert worden ist, wird es da reingestellt in Wasser. Es muss nämlich dauernd gekühlt werden, sonst schmilzt der Scheiß zusammen und das gibt dann wieder den berühmten GAU, das ist die Kernschmelze. Jetzt bekommen diese für den Betrieb eingerichteten Abklingbecken eine neue Funktion, nämlich das Ersatzendlager für abgebrannte Kernbrennstäbe. Das Problem wissen Ingenieure sofort, was eintritt. Die Dinger werden überfüllt, das Zeug wirft Hitzeprobleme auf, es entsteht Radiolyse, Knallgasgemische entstehen aus dem Wasser, sodass auf dieser Seite eine Explosionsgefahr entsteht. Auf der anderen Seite wird es durch die bloße Nähe dieser Materialien immer sehr schnell, außerdem kriegen die Risse durch die Überhitzung leicht, so etwas wie ein ungewollter Reaktor, also eine ungewollte Kettenreaktion kann jederzeit eintreten. Dennoch muss noch mehr rein. Ingenieure machen einen Übergang. Eigentlich einer aus der Praxis, der kriegt dann aber gleich eine Technik, das Ding wird vom Nasslager zum Kompaktlager. Wer sich darunter ganz doof vorstellt, dass man die Kernbrennstäbe noch enger zusammenrückt, liegt ziemlich richtig. Das ist die ganze Erfindung. Nur, dass Ingenieure sich natürlich jetzt ausdenken, wie man den jetzt ziemlich vorprogrammierten Knall verhindert. Also kommt ein bisschen neutronenschluckendes Material dazwischen geschüttet, sodass da der Prozess gedämpft wird. Irgendwann müssen Ingenieure auch auf die Idee gekommen sein, dass man das, diesen Abklingbecken auf die Dauer, die übrigens gleichzeitig auch noch der Notkühlkreislauf sind, aber lassen wir das, dass sie dafür irgendwie doch vielleicht zu schade oder einfach zu eng sind. Erfindergeist hat die Trockenlagerung entwickelt. Ja, die besteht darin, dass man die Brennstäbe eben nicht ins Wasser taucht, sondern schön in Behälter reinschiebt. Die sind innen mit so einem neutronenschluckenden Material ausgekleidet, außen ordentlich mit Metall und Rippen. Rippen ist wichtig. Weil da man die Abklingbecken mit Wasser nicht benutzen will, muss ja trotzdem eine Kühlung her. Hallo Frischluft, heißt die Hose. Die Dinger werden also in Reihen gestellt, wo unten ein Loch ist und oben ein Loch ist. Und durch den Auftrieb wird also immer ordentlich Luft durchgeblasen, die wir dann als natürliche Radioaktivität atmen dürfen. Es muss passieren, und damit komme ich jetzt ein bisschen auf diesen sogenannten Skandal im Besonderen zu sprechen. Es muss bei dieser Sorte Abwicklung dieses letzten unlösbaren Problems passieren, dass es einen Sortierungsgesichtspunkt bei dem Zeug gibt. Dass man sortiert zwischen Brennstäben, die man so lagert, weil man sie irgendwann wirklich weiterverwerten will. Und Brennstäben, also hochradioaktivem Material, das man dafür einfach zu schlecht befindet. Also zum Beispiel andemolierte Dinger, mit denen man sowieso Probleme hat. Man kann es auch anders umdrehen, vielleicht ist noch was anderes passiert. Vielleicht ist einfach durch diese Sorte des Dicht-bei-Dicht-Stellens von dem Zeugs nicht ausgeblieben, dass es mehr Bruch gegeben hat bei dem Dreck. Was dann passiert ist, dass das ansonsten in diesen Brennstäben eingeschlossene, ziemlich eingeschlossene, ausgebrütete Plutonium frei wird. Also in beiden Fällen, wenn man Brennstäbe loswerden will oder wenn sie zu Bruch gehen, steht man vor dem Problem, man hat nicht den normalen Brennstoff, nicht den normalen Atommüll, sondern man hat Plutonium da. Und irgend so ein Unfall oder eben irgend so ein bezweckter Unfall wird wohl das inkriminierte Plutonium in diese Fässer von Transnuklear reingebracht haben. Wie es da reingekommen ist übrigens, das ist wieder ganz normale Geschäftspraxis. Mit diesem abgeschobenen Brennstabmüll, ich vermute, dass es das ist, ist auch nicht so furchtbar wichtig, ist Transnuklear dann umgegangen, wie man immer mit dem Dreck umgeht. Der als Müll der zweiten Sorte angeliefert wird. Als der nicht mehr weiterverwertbare Müll angeliefert wird. Der ist ja erst recht ärgerlich. Er ist ja eben nicht verwertbar. Die dafür gängige Verfahrensweise unterliegt einer Faustregel, sag ich mal. Die heißt so ungefähr, möglichst viel Masse pro begrenzte Lagerqualität multipliziert mit Strahlengrenzwerten. Das ist das Geschäft, das da abgewickelt sein will. Möglichst viel von diesem nicht verwertbaren Atomschrott umschlagen, in Zwischenlager geschäftlich unterbringen, dabei also die Lagerkapazität nicht überbelasten und die Strahlengrenzwerte für mittel- und schwach radioaktiven Müll einhalten. Da gibt es wieder Könner, die sowas machen. Mol, diese belgische Anlage, kann das. Was tut man? Es gibt die schöne Wörtchen, so ein Zeug konditioniert man. Das heißt zu gut zusammenhauen, weniger machen, zusammenstampfen, verdampfen, verbrennen. Verfahren, mit denen man das Volumen erstmal reduziert und auch ein ganz klein bisschen die Radioaktivität. Denn etwas von dem Zeug geht man verdampfen schon mal in Form von Gas zum Kamin raus, dann hallo Frischluft zum zweiten Mal. Und ein bisschen geht in die Flüsse und heilt da diesen Krebs von den Fischen. Die zweite Abteilung folgt. Man hat das Zeug jetzt kondensiert. Nun wollen die Strahlengrenzwerte, die auf den Lagern verlangt werden, eingehalten werden. Das ist, man muss den gekonnten Cocktail ins Fass bringen. Es wird also ein bisschen schwach, ein bisschen mittel und ein bisschen stark so zusammengemischt, dass wenn das Fass dann zugeschweißt ist, der Geigerzähler genau den Wert anzeigt, den man nicht überschreiten darf. Und dann ist der Rest des Geschäftes nur noch der, das Zeug auf vorhandene oder eben zur Not irgendwie zu schaffende Zwischenlager unterzubringen. fertig, ist der stinknormale Mülltourismus, der, wie gesagt, in der Bundesrepublik mit so circa 30.000 Fässern im Jahr veranstaltet wird und bei dem jetzt angeblich bei 2.500 Fässern irgendein Stöffchen, nämlich Plutonium, drin war, das natürlich, also das ist wirklich skandalös, sagt die Politik. Bei dieser Art Geschäft müssen sich gewisse Fortgänge im Geschäftsleben einstellen. Ja, man muss ja in gewisser Weise sagen, handeln denn solche Firmen wie Transnuklear nicht sehr verantwortlich im Sinne ihres Atommüllgeschäfts und auch sehr verantwortlich im Geiste des Atomgesetzes, wenn sie sich zum Beispiel zusammen mit Mol ausdenken, ob aus dem Atomschrott nicht vielleicht ein Teil doch noch wieder verwertbar ist, also ein bisschen was Verkäufliches draus machen, Kunden suchen und dann verschieben. Und das war doch wohl der Verdacht, der da aufgekommen ist bei den verschwundenen Fässern. Auch die andere Abteilung von Fortgängen ist doch irgendwie sehr nötig in diesem Getriebe. Wenn man die friedliche Nutzung der Kernenergie nicht an Zwischenlagerproblemen scheitern lassen soll und damit auch noch ein Geschäftchen machen soll, naja, dann müssen in dem dabei anfallenden üblichen Gewinn auch mal 21 Millionen übrig sein für Bordellbesuche. Das ist eben dann die Bestechung, das Mittel, den Auftrag zu erfüllen, zwischen Lagerkapazitäten aufzutun, Entsorgungsnachweise zu produzieren. Ja, damit wird nicht nur der Staatsauftrag erfüllt, es wird auch ein bisschen Verbrechen gemacht und das Transnuklear-Geschäft läuft auch weiter. Nur ich möchte vor einem warnen, das liegt doch in der Logik der Sache, dass die mal irgendwo im Puff aufendet. Wie gesagt, das ist ja das, was am wenigsten skandalös ist. Über diese ziemlich notwendigen Auswucherungen des Atomgeschäfts sollte man also das Wesentliche nicht vergessen. So und nur so geht, was der bundesrepublikanische Staat verlangt. Zwischenlager, damit die Atomindustrie läuft, damit der Schlot raucht. Zwischenlager, an diesem Begriff kann man sich klar machen, was er da verlangt. Zwischenlager stehen, wie der Name schon sagt, zwischen etwas. Nämlich zwischen der dauernden Produktion von strahlendem Gift und der Unmöglichkeit, es unschädlich zu machen. Genau in der Mitte ist das Zwischenlager. Und da will der Staat auch haben, weil er nämlich eben beides gleichzeitig als bundesrepublikanische Atommacht haben will. Eine Atomtechnik mit allen Schikanen und eine kalkulierbare Beschädigung von Territorium und Volkskörper. Das Zwischenlager ist also nichts in Sachen ungelöste Entsorgung. Es ist sogar, wie das Atomgesetz sagt, immer nach Stand von Wissenschaft und Technik, eine politisch nützliche Lösung einer vernünftig tatsächlich unlösbaren Entsorgung. Und so etwas ergreift ein Staat, der an der Atomindustrie ein unbedingtes Interesse hat. Für den bundesrepublikanischen Staat ist das Zwischenlager kein Mangel, sondern wirklich eine Lösung in zweierlei Hinsicht. Zum einen behält er so die Kontrolle über den Stoff. Und zum zweiten behält sich der Staat seine Verwendung offen. Die Gangster von Transnuklear, die haben das Zeug bloß versteckt. Aber ein Töpfer, der will über das Zeug unbeschränkt verfügen, der will es haben. Frei nach Brecht. Was ist ein Atomverschieber gegen einen Atomminister? Damit bin nämlich bei der zweiten Abteilung, Atomkraftwerke und Atombombenstoff machen die Atommacht Bundesrepublik Deutschland. Das ist doch klar. Was in der Hand von Libyen und Pakistan als Bombenrohstoff gefürchtet wird, das ist in der Hand der Bundesrepublik zuvor ja wohl kein friedlicher Abfall. Das ist ja fast wie in der katholischen Religion, was sie einem da gedanklich zumuten, wenn in die Hostie der Jesus reinschlüpft, Transsubstantiation. Ungefähr so soll man sich das mit dem Plutonium vorstellen. In Hanau ist es noch friedliches Pülverchen. Kaum über die Grenze drüber geschwappt, kommt Transsubstantiation. Hier wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Hier wird gelogen, als ginge es bei Plutonium um Probleme mit gefährlichem Müll, um Probleme mit gefährlichem Schrott. Da kursiert die alte Horror-Story von dem FDP-Spitzen, diesem Baum. Der Mann hat naturwissenschaftlich nicht Unrecht. Erzählt hat er, Plutonium ist ein Stoff, da reicht die Masse von der Größe eines Tennisballs, um die gesamte Erdbevölkerung durch Vergiftung auszurotten. So ein Zeug ist es schon. Warum werden solche Geschichten verbreitet? Ja, man soll denken, mein Gott, der Baum, der Töpfer. Das sind Leute. Mit so einer unvorstellbaren Gefahr sind sie am Ringen. Unsere höchsten Entsorger. Man muss nur vergessen, sie produzieren es. Sie wollen es doch haben. Meine These lautet da, was für die Leute, also für mich und dich, die Aufstockung der Lager von Alken auf 6,7 Tonnen ist beantragt. Man kann sich ungefähr vorstellen, das Ganze mit 100 multipliziert gibt die möglichen Sprengköpfe. Eine Aufstockung dieses Lagers auf 13 Tonnen ist auch schon im Gerede. Man will so viel von dem Zeug haben in der Bundesrepublik. Es wird sogar ein internationales Geschäft mit diesem Stoff getrieben von Seiten der Bundesrepublik und der einschlägigen Unternehmen. Zum Beispiel gibt es einen interessanten Vertrag mit Schweden, im September 1985 geschlossen. Schweden nimmt abgebrannte Brennstäbe für 30 Jahre aus der Bundesrepublik auf Zwischenlager. Im Gegenzug kauft die Bundesrepublik aufgearbeitete schwedische Brennstäbe in La Hague, also in dieser französischen Wiederaufarbeitungsanlage. Das Drollige ist, Plutonium wegschaffen ist offensichtlich nicht der Zweck. Auf diese Weise bringt man sich in Verfügung von Plutonium. Weil diese ganzen Erzählungen, die ich jetzt gemacht habe, haben einen kleinen Haken. Einfach zu entlarven, dass die Bundesrepublik Deutschland den Stoff zur Bombe hat, hat was Fades. Ein Schuh wird ja eigentlich erst dann raus, wenn man mal prüft, wofür braucht sie ihn eigentlich. Vielleicht kommt dann raus, dass man von diesem Staat nichts anderes zu erwarten hat. Meine zweite These heißt also, die gesamte zivile Nutzung der Kernenergie durch die Bundesrepublik Deutschland ist und bezweckt zugleich die Verfügung über die Atommacht. Und diese Atommacht liegt gar nicht nur in tatsächlich dastehenden Bomben, sondern schon weit vorher. Dann zu guter Letzt liegt sie natürlich in der militärischen Sprengkraft. Da wird ein paar Ideologien über das Atomprogramm natürlich über den Haufen. Der Zweck des Atomstroms war eben nie das Wohnzimmerlicht der Bevölkerung, sondern er war immer, und zwar schon bei der Produktion von Strom mittels Atomkraftwerken, ein imperialistisches Anliegen, so etwas wie weltweite Handlungsfreiheit des deutschen Staates. Was wir brauchen, hat der Helmut Schmidt mal vom Deutschen Industrie- und Handelstag gesagt, was wir brauchen, ich sage das einmal ein bisschen salopp, ein bisschen betriebswirtschaftlich, ist Risikostreuung. Weder dürfen wir uns ganz auf Erdgas werfen, dann sind wir nur noch in den Händen der Algerier. der Holländer und der Russen. Noch dürfen wir uns ganz aufs Öl werfen, da haben wir inzwischen gemerkt, in wessen Händen wir dann sein würden. Noch dürfen wir uns ganz darauf verlassen, dass Amerikaner und Kanadier uns auf Dauer immer, egal was wir auf anderen Feldern tun oder lassen, mit Kernbrennstoff versorgen werden. Risikostreuung, das heißt, alle Primärenergien sind zugleich notwendig, auch die Kernkraft. Was bewegt so einen deutschen Kanzler? Das unschuldige Kaufen, so denkt man, Handelspolitik, eines nationalen Grundstoffs, Erdgas, Erdöl und so ein Zeug. Das unschuldige Kaufen übrigens von Staaten wie Algerien, deren ganze ökonomische Existenz vom Verkauf solcher Stoffe abhängt, die also ziemlich sicher immer verkaufen wollen. Das wird in der Sicht eines deutschen Bundeskanzlers eine unerträgliche Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Denn ein deutscher Kanzler will nie Rücksicht nehmen müssen auf Dritte, auf andere Staaten. Das gibt er hier zu Protokoll. Er will sich nie auch nur in der kleinsten Lage, in der kleinsten Sache erpressen lassen, wie das auf Politikerdeutsch heißt. Denn, das ist ja dann der Schluss, er will umgekehrt immer frei erpressen können, frei die Weltlage verschärfen können, sogar, wie er sagt, auch mal sich ein bisschen mit Amerikanern und Kanadiern überwerfen können, wenn deutsches Interesse ein solches Vorgehen verlangt. So denkt ein imperialistischer Politiker über Strom. So, man ist nie zu beeindrucken gewesen damit. Das ist eine verharmlosende Vorstellung in der Anti-HKW-Bewegung gewesen, dass man diesen Weltwirtschaftsökonomen vorrechnet, dass Gas doch viel billiger ist als Atomstrom. Dass es Wind vom Herrgott sogar umsonst gibt. Das rührt den Mann nicht. Der steht auf einem ganz anderen Standpunkt, auch wenn er hier betriebswirtschaftlich sagt. Der sagt, nationale Energie muss unbeeinflussbar von irgendeiner auswärtigen Souveränität unter unserer Verfügung sein. Dann kann die Politik, auch wenn es mal um einen Preis geht, alles Nötige erzwingen für deutsches Wirtschaftswachstum. Aber dann kann die Politik auch ganz andere Sachen sich gegenüber anderen Staaten herausnehmen, also meinen Preis für falsch. Es ist also so etwas schon beim Strom, wie das Interesse an Autarkie in der deutschen Politik der Geburtshelfer für das Atomprogramm. Und bei diesem Maßstab war immer folgende Kalkulation fällig. Das hat das Atomprogramm von Anfang an durch bestimmt. Es kommt auf die verfügbare Masse an atomarem Material an. Es kommt auf Reaktortypen an, die Brennstoffe selber produzieren, radioaktives Material verfügbar machen, statt sie zu verbrauchen. Es kommt zumindest für den Ernstfall der Nation auf einen geschlossenen nationalen Brennstoffkreislauf an. Und dieser Standpunkt, Programm der Bundesrepublik Deutschland, der geht noch ein bisschen über Stromautarkie hinaus. Der Betrieb nationaler Atomindustrie soll seine eigenen Betriebsmittel produzieren. Das ist das Ideal eines nationalen Brennstoffkreislaufs. Der politische Gedanke dabei ist, die Bundesrepublik möchte auch noch frei sein, jedenfalls wenn es darauf ankommt, von dem Brennstoffkreislauf, den es international längst gibt. Der deutsche Gesichtspunkt ist ja also einer weltpolitischer Freiheit auf allerhöchster Ebene, innerhalb der Atommächte selbst nämlich. Der Helmut Schmidt hat es gesagt. Er möchte im Ernstfall auch auf Amerikaner und Kanadier unbedingt angewiesen sein müssen. wenn er ein unbedingtes Interesse deutscher Nation auf Biegen und Brechen verpflichtet. Jetzt habe ich nur geredet über die Atomenergiepolitik. Und es waren lauter strategische, lauter Weltlagen, Verschärfungsgesichtspunkte, zu guter Letzt lauter Kriegsgesichtspunkte, unter denen schon diese Abteilung der Atompolitik der Bundesrepublik Deutschland aus dem Boden gestampft worden ist. Es ist doch aber klar, dass eine Politik, die sich für dieses Herumfuhrwerken können auf der Welt ausstattet, dass eine solche Politik dann auch die Waffe der Waffen haben muss. Die weltpolitische Waffe. Und das ist nun mal die Atombombe in Kombination mit der Trägerrakete. Das ist nun mal die Waffe für eine weltpolitische Gewaltanwendung. Diese Brummer sind so geschaffen, dass sie eine jede Schlacht entscheidende Zerstörungskraft haben. Das ist die eine Sache. Die Rakete bringt sie mit jeder erforderlichen Reichweite treffsicher dorthin, wo man sie haben will. Das ist die zweite Seite, sogar schon die dritte, Treffgenauigkeit. Und schließlich sind die Brummer wegen ihrer Geschwindigkeit, der Beschaffenheit ihrer Flugbahn, bislang jedenfalls unanfechtbar. Das ist die Waffe für weltpolitisches Gewaltanwenden, wo immer die weltpolitischen Interessen einer Nation das erforderlich machen. Also so eine Waffe muss das Interesse der Bundesrepublik Deutschland sein. Jetzt kann natürlich eingewandt werden, wo stehen Sie denn, wo stehen Sie denn? Und Sie stehen ja wirklich als Massenbundesdeutscher Waffen derzeit auf deutschem Territorium, wenn man den Informationen trauen darf, nicht herum. Das sollte aber auch gar nicht mein Beweis sein. Darauf wollte ich gar nicht raus, die haben sie irgendwo im Keller. Mein Beweis ist viel schlichter. Ich sage, eine Politik wie die der Bundesrepublik Deutschland muss die Verfügung über diese Waffe sich verschaffen. Denkt mal kurz durch, eine Politik, die schon beim Strom auf die Freiheit des Zuschlagens achtet. Eine Politik also, die sich jeden Staat der Welt als Feind leisten können will. Von Algerien bis Kanada. Eine Politik, die solche Interessen kennt wie unser Golf. Ganz am anderen Ende der Welt unser Interessensgebiet in unserem Interesse zu regeln. Eine Politik, die Politiker nach Afrika mit dem Auftrag schickt, unsere Afrika-Politik zu betreiben, also einen ganzen Kontinent nach unserer Regierungsvorstellung zu ordnen, zu befrieden, was gerade fällig ist. Eine solche Politik erhebt lauter weltpolitische Ansprüche, die sich im Ernstfall gegen jeden Souverän der Welt durchsetzen wollen. Die andere Seite, die vielleicht noch wichtigere Politik der Bundesrepublik Deutschland, schon in der Gründungsurkunde dieses Staatswesens ist die gesamte östliche Weltmacht und ihr Bündnis zu einem Störenfried einer freiheitlichen Friedensordnung in Europa erklärt worden, den die Bundesrepublik Deutschland verfassungsmäßig nicht dulden will. Ja, eine solche Politik muss Interesse und muss sich den Zugriff auf die Atomwaffe verschaffen. Eine solche Politik verschafft sich diese Option auch. Und zwar als nukleare Option. Die weltpolitischen Frechheiten der Bundesrepublik beweisen, dass sie Atommacht ist. Man kann nämlich nur so rumfuhrwerken, wenn man sich sicher ist, die entsprechenden Gewaltmittel in seiner Verfügung zu haben. Das ist das Trostlose, will ich noch schnell anmerken, an diesen linken Hobbyspionen, die Bundesrepublik Deutschland immer so versuchen zu überführen, indem sie überall mit der Lupe in Bibliotheken rumrennen und dann sagen, hat sie die Bombe oder hat sie die Bombe nicht? Die Republik. Ja, wenn sie dann keine Bombe finden, dann ist für die plötzlich alles okay oder wie? Ist es natürlich nicht, der Verdacht erlischt ja nie. Aber die suchen ihren Beweis auch an der falschen Stelle. Die Rechten, die kennen sich da viel besser aus, wie sich eine Nation die nukleare Option verschafft, die sie für ihre Politik braucht. 1979 hat der Robert Held von der FAZ am 16.08. einen sehr schlauen Leitartikel geschrieben. Der geht so. Denn das ist das Unheimliche an der heutigen Weltlage. Wer auch immer sich durch welche Mittel auch immer fähig macht, eine Bombe zu bauen, steigt in der Weltrangliste eine Stufe höher, gerät von den Habenichtsen in den Club der Habenden und darf schließlich mitbestimmen, was die anderen nicht haben dürfen. Was den Mann bewegt, ist ziemlich klar. Bundesrepublik als Habenichts, unerträglich. Er fährt fort. Ohnehin gehören zur wirklichen Atommacht weniger die Bombengeheimnisse, als vielmehr der Aufbau einer großen Atomindustrie, in der die friedlichen Geheimnisse, friedliche setzt er selber in Gänsefüßchen, in der die friedlichen Geheimnisse und das nur in Jahrzehnten anzusammelnde Gewusst wie eine viel größere Rolle spielen. Man spricht von 15 Jahren Vorlaufzeit, die man benötige. Die haben Länder wie Deutschland und Japan freilich längst hingesetzt. Die Bundesrepublik ist deshalb praktisch von der Bombe gegebenenfalls nur 2 bis 3 Monate entfernt. Hinter dieser Nähe zur Bombe steht keine Absicht. Und was uns von ihr in Distanz hält, sind weniger die mehrfachen von verschiedenen Seiten ausgeübten Kontrollen, wieder so ein linker Irrweg, immer auf die Kontrollen zu gucken, als unser ausgesprochener prinzipieller Verzicht. Das Schlaue an diesem rechten Sack ist das Folgende. Der Saftblatt, nicht eine Bombe macht meinen Staat zur Atommacht, erledigt übrigens das ganze Libyen-Pakistan-Gerede mit einem Schlag. Nicht eine Bombe macht einen Staat zu einer Atommacht, sondern die Fähigkeit, jede gewünschte Sorte Bombe in der erforderlichen Anzahl, in der fälligen Zeit zu bauen. Und das hat die Bundesrepublik. In solchen Errungenschaften wie der Wiederaufbereitungsanlage und den schnellen Brüter fallen beide Sorten der von der Bundesrepublik geforderten Atommacht in einer Technik zusammen. Die Wiederaufbereitungsanlage besteht aus nichts anderem als aus abgebrannten Brennstäben wird auf der einen Seite Kernbrennstoff produziert, also der autarke Energieträger, den die Politik verlangt. Und auf dem anderen Kanal der Wiederaufbereitungsanlage fließt Plutonium raus, eben der Stoff der Bombe. Ein schneller Brüter ist genau dieselbe Kombination dieser zwei Staatsanliegen an Atommacht in einer Maschine. Der brütet nämlich aus in normalen Reaktoren nicht mehr verwendbarem Material auf der einen Seite den gewünschten autarken deutschen Strom und auf der anderen Seite feinstes Bombenplutonium. Wohlgemerkt, mein Argument ist wieder nicht, das liegt an der Technik, sondern diese Technik will die Politik und deshalb ist sie nach jahrzehntelangem Tüfteln auch zustande gekommen. Was aber in dieser Technik handgreiflich wird, das ist, wie verlogen die proklamierte Trennung von ziviler gleich friedlicher Nutzung der Kernenergie versus militärischer Nutzung der Kernenergie ist. Das kann man den Dingern tatsächlich in gewisser Weise technisch ansehen, dass hier diese zwei Zwecke sich nie ausschließen, sondern kongenial politisch und ingenieursmäßig zusammengeschweißt worden sind. Deshalb werden Wiederaufbereitungsanlage und schneller Brüter bislang auch energisch zu Ende gebaut bis zur Funktionsfähigkeit, was nicht unbedingt heißen muss, dass die Dinger dann gleich in Betrieb gehen. Man denkt eben in diesem Bereich in dem schönen lateinischen Fremdwort der Optionen immer alles haben, was man braucht. Zurück zu diesem Robert Leicht von der FAZ. Der Mann lügt natürlich am Schluss, wenn er sagt, wir sind keine Atombombenmacht. Aber man muss ja mal aufpassen, er lügt ja fast schon augenzwinkernd. Er betont ja, wir sind keine Atombombenmacht, nur aus freien Stücken. Nicht aus Not, das soll seine ganze Leserklientel schon mitkriegen. Nicht, dass wir das nicht könnten, will er gesagt haben. So denkt ein Fachmensch eben, der will seinen Lesern immer beides sagen. Natürlich sind wir friedlich, den Ruf lassen wir uns als Bundesrepublik Deutschland nie nehmen, bis es kracht. Aber er will auch sagen, keine Angst, wir lassen nichts anbrennen. Natürlich sind wir nicht blauäugig und lassen uns nicht zum Habenichts machen, sondern verschaffen uns die Atommacht, die zu unserer Politik gehört. Bleibt also die Frage, warum stellt die Bundesrepublik Deutschland die Bomben nicht einfach hin? Warum macht sie aus ihrer Fähigkeit nicht die Bombenwirklichkeit? Sollte das, der Robert Leicht behauptet es, wegen diesem Atomstrafvertrag sein, den die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben hat. Dass das Ding ein Atomstrafvertrag übrigens ist, das hat er vielleicht schon selbst gelernt. Ich will ein paar Takte zu diesem Vertrag kurz sagen. Dann wird auch ziemlich klar, was er mit dem Vorgehen der Bundesrepublik Deutschland zu tun hat. Der Vertrag zerfällt im Wesentlichen in zwei Teile. Der eine Teil ist Artikel 1 und Artikel 2. Artikel 1 regelt, da verpflichten sich Kernwaffenstaaten und in Artikel 2 verpflichten sich Nicht-Kernwaffenstaaten. Beide zum selben. Nämlich nicht zur Verbreitung von Kernwaffen, Waffen unterstrichen, zu tun. Dann kommt der lustige zweite Teil dieses Kernwaffensperrvertrags. Artikel 4. Dort heißt es, dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, als werde dadurch das unverbesserliche Recht aller Vertragsparteien beeinträchtigt, unter Wahrung der Gleichbehandlung und in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 und 2 die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln. Absatz 2. Alle Vertragsparteien verpflichten sich, den weitestmöglichen Austausch von Ausrüstung, Material und wissenschaftlichen und technologischen Informationen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie zu erleichtern und sind berechtigt, daran teilzunehmen. Eigentlich ist damit schon ziemlich ersichtlich. Zum einen, wer einen solchen Vertrag erfindet und warum? Und zum anderen, warum so eine Bundesrepublik Deutschland sich ihm anschließt? Zum einen, warum kommt so ein Vertrag überhaupt auf die Welt? Ja, es ist ein Produkt einer Weltlage namens Pakt zwischen der USA und der Sowjetunion. Wie alle diese seltsamen internationalen Vereinbarungen, in denen es um Gnaden geht. Wenn ich nämlich vorhin gesagt habe, dass die Atomrakete die weltpolitische Waffe für eine Weltmacht ist, dann stimmt das so richtig eigentlich nur, wenn jemand das Monopol ihrer Einsatzfähigkeit, ihrer siegreichen Anwendung hat. Und dieses Monopol der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion gebrochen, was mir der Westen bis heute nicht verzeiht. Die Amerikaner haben eine politische Konsequenz daraus zu ziehen versucht. Die hatte den schönen Namen Atoms for Peace. Das war der Versuch, durch eine atomare Aufrüstung des gesamten Verbündetensystems mit amerikanischer Nukleartechnik diese missliche Lage ein Stück zu wenden. Aber die Russen haben dagegen gehalten und haben mit ihren Waffen auch so klar gedroht, dass die Amerikaner um die Anerkennung des Pakts zwischen Ost und West in der Atomfrage erstmal nicht herumkamen. Und vielmehr schreibt dieser Kernwaffensperrvertrag nicht fest, als dass man sich wechselseitig als Atom- und damit Weltmächte anerkennt, USA und Sowjetunion. Freilich, es gibt schon darüber hinaus viel so etwas wie ein gemeinsames Interesse, das vertraglich festzuhalten. Nämlich das Interesse dieser beiden atomaren Weltmächte, dass diese ihre Weltmachtstellung nicht durch Drittstaaten so ohne weiteres durcheinandergebracht werden kann. Dann aber hört die Gemeinsamkeit auch sofort auf. Denn der Grund der Amerikaner, so etwas in einem Vertrag zu unterschreiben, war nur der eine. Man wollte sich von der Sowjetunion die Billigung, die diplomatische Billigung dafür abholen, dass man als anerkannte atomare Weltmacht natürlich alles probiert, die missliche Lage des atomaren Pakts durch Aufrüstung zu überwinden. Genau das entgegengesetzte Interesse hatte die Sowjetunion. Es ist immer dieselbe Logik bei diesen Verträgen. Bei der Unterschreibung und bei der Erfindung des Atomwaffensperrvertrags. Die wollte das Pakt festschreiben. Die wollte das anerkannt bekommen von den Amerikanern und wollte sie darauf vertraglich nageln. Es lohnt sich doch nicht, den Versuch zu starten, aus diesem atomaren Pakt auszubrechen und den Versuch zu machen, eine atomare Siegfähigkeit zu erreichen. Frieden ist historischer Zwang. Irgendwie so etwas wollten die Russen auch mit diesem Vertrag wieder mal festgehalten haben. Der Schluss von dem Vertrag ist dann auch der Auftrag zur nuklearen Abrüstungsverhandlungen und so. Von den Erfindern des Vertrags kommt er so in die Welt, mit diesen gemeinsamen und mit diesen gegensätzlichen Interessen. Und seine Praxis nach der Seite ist das, was er da abgespielt hat, ein hartes, zwischen diesen beiden Seiten sich abspielendes Wettrüsten und eben diese Sorte Rüstungsdiplomatie, die das Zeug seither dauernd begleitet. Aber warum unterschreiben solche Mächte wie die Bundesrepublik Deutschland so einen Vertrag? Habe nichts. Na, zum einen ist es leicht, so ein Ding zu unterschreiben. Wir verzichten auf Atomwaffen und ihre Verbreitung. Das war damals so wirklich nicht so furchtbar schwer, weil die Bundesrepublik Deutschland hatte nichts zum Verzichten. Das ist natürlich auch die Dreistigkeit von diesem Robert leicht. Die Sache ist noch ein bisschen härter. Die Bundesrepublik Deutschland hatte nämlich aus einem Grund nichts. Der hat schon sehr viel mit dem Unterschreiben dieses Vertrags zu tun. Sie hatte sich nämlich ständig bemüht, atomare Waffen zu werden. Das ging mit der Aufstellung der Bundeswehr Anfang 1952 los, dass diese Republik sofort Atommacht werden wollte. Sie hatte die Ambition, sich durch die USA atomar aufrüsten zu lassen oder durch Frankreich und Großbritannien. Und diese Ambitionen der Bundesrepublik Deutschland haben die Amerikaner eben in Form dieses Vertrages für ihr Interesse an einer solchen Regelung des Aufrüstens gegenüber der Sowjetunion beinhart geopfert. Sie haben die Bundesrepublik Deutschland eben nicht einfach atomar mehr aufgestückt. Das versprechen sie ja in dem Vertrag. Und dann hat die Bundesrepublik Deutschland aus einer nationalistischen Not mit diesem Vertrag eine ziemlich gekonnte imperialistische Tugend gemacht. Denn was hat sie denn mit diesem Vertrag auf der Grundlage, dass sie so an Knarren nicht rankommt, gemacht? Nicht dumm. Die Lage ist die, durch Lieferung zu einer abhängigen Atommacht zu werden. Das geht für die Bundesrepublik Deutschland gerade nicht. Ein Alleingang zur Atommacht gegenüber der Sowjetunion konnte sich die Bundesrepublik Deutschland nun wirklich nicht so ohne weiteres leisten. Zumal auch in diesem Vertrag der Standpunkt der Russen ganz eindeutig dokumentiert war, da sind wir dagegen. Bei der Bundesrepublik sogar ganz hart dagegen. Also hat sie diesen Vertrag zu einer Chance gemacht. Zu der Chance nämlich, mit der Billigung der Sowjetunion und mit großzügigster US-amerikanischer Hilfe eine national-autarke Fähigkeit, nicht eine Abhängigkeit, sondern wirklich eine national-autarke Fähigkeit zur Atommacht aufzubauen. Der diplomatische Trick, der da angewandt worden hieß, der erklärte Wille zur Nichtbenutzung schafft das Mittel dran, das man verspricht, nie zu nutzen. Seither heißt das Verschaffen einer bundesdeutschen Atommacht friedlich. Seither hat die Bonner Atompolitik immer den Glorienschein der Friedlichkeit, des Friedensendes. Es ist ja bloß zivil, heißt es. Und da nutzt die bundesrepublikanische Staatsmacht übrigens auch noch die Trennung zwischen Politik und Geschäft. Es ist ja bloß Geschäft. Geschäft, das die Politik nur in einer höchst anständigen Aufgabe verlangt. Nicht als Auftraggeber, sondern die Bundesrepublik wirkt sich immer als Kontrolleur auf. Da muss man drauf aufpassen, wenn da mal was schief geht. Lauter Ehrentitel für diese Sorte ein nationales Programm zur Atommacht voranzutreiben. Auch nach außen hat die Bundesrepublik Deutschland aus diesem Kernwaffensperrvertrag schwer außenpolitisches Kapital geschlagen. Seither ist sie in der Weltgeschichte rumgegurkt als das lautest brüllende atomare Unschuldsland. Immerzu musste sie sich unter dem atomaren Schutzschirm der Amerikaner stellen. Immerzu musste sie sich des nationalen Schutzes der gesamten NATO möglichst auf eigenem Territorium versichern, weil wir haben ja nichts. Guckt, 100 Kilometer weiter steht's, wir nichts, Unschuldsland. Und jede Berlin-Krise, die die Bundesrepublik Deutschland angezettelt hat, bewies wieder, wie unschuldig und wie ohnmächtig dieser Zündler an der Weltlage ist. Soweit ist der Unterschrift unter dem Atomwaffensperrvertrag von der Bundesrepublik Deutschland also ein ziemlich geschicktes Manöver gewesen. So etwas wie die Sorge für eine doppelte Ausstattung einer deutschen Feindschaft gegen die Sowjetunion mit den dafür fälligen atomaren Mitteln. Doppelt insofern, weil eingeräumt ja zum einen die nationale Option auf Atomwaffen, die Kernindustrie, fleißig vor sich hin wuchs. Auf der anderen Seite hat sich das unschuldige Opfer Bundesrepublik Deutschland natürlich zugleich immer die auswärtigen Atomwaffen für seine Politik versichert. Der Kämpfer für diesen Schachzug in der bundesrepublikanischen Politik war niemand anders als Genosse Friedenswilli Brandt. Der hat als Außenminister diesen bundesdeutschen Zweck des Atomwaffensperrvertrags unterschreibt, durchgesetzt. Die andere Seite an dem Zeug bleibt natürlich. Ein Haken hat diese Sorte Atommacht, die immer bloß Fähigkeit ist, schon. Und es ist wirklich nicht bloß der Strauß, der das dauernd ausposaunt. Gut, der Mann hat das neulich wieder bei der Eiswette seinen alten Spruch aus den 60er Jahren dick unterstrichen. Ja, er meint, dieser Vertrag ist ein Versailles von kosmischen Ausmaßen, hat er gesagt. Ein Knebelvertrag deutscher Herrlichkeit also. Immerhin muss man mal sagen, dieser Franzose Strauß sagt damit ganz eindeutig, dass er sich in die Tradition der Brecher von Schandverträgen stellen mag. So ist schon mal ein Mann mit einem Programm angetreten. Aber allein ist Franz Josef Strauß in dieser Frage wirklich nicht. Wie gesagt, Willy Brandt hat gekämpft, dafür, dass dieses Schändliche von der deutschen Nation abgewandt wird. Und wenn man heute zum Beispiel Egon Bahr liest, das hat er anlässlich dieser Mittelstreckenvereinbarung zwischen USA und Sowjetunion vom Stapel gelassen, dann ist es bis in den Wortlaut hinein von dem angeblich drucksüchtigen Bayern nicht zu unterscheiden. In einem Aufsatz in der Neuen Gesellschaft von 1987 schreibt Egon Bahr: Die Ungleichheit ist nicht zu beseitigen, die daran liegt, dass Atomstaaten über das Schicksal nicht-atomarer Staaten entscheiden. Umgekehrt niemals. Es geht sogar noch etwas weiter. Die nicht-atomaren Staaten werden nicht einmal ein Vetorecht gegen den Einsatz von Atomwaffen bekommen. Man merkt, wie hier die nationale Seele klagt, was ihm alles fehlt. Dann macht er einen Vorstoß, noch unterhalb der Aufkündigung dieser Atomwaffensperrvertragspolitik. Der heißt so: Die nicht-atomaren Staaten werden nie an den Drücker kommen. Aber warum nicht an den Tisch, an dem über sie betreffende Gefechtsfeldwaffen und Kurzstreckenraketen verhandelt wird? Wo steht geschrieben, dass unsere Freiheit das verbietet? Also man merkt, hier drängt sich ein Mann, zumindest schon mal in der Politik, von Seiten der SPD zum Status einer bundesrepublikanischen Atommacht. Wenigstens am Tisch. Und dass das der Egon Bahr selber nicht glaubt, als Ersatz für wirkliche Atomraketen, ja, das hat er dann auch noch vom Stapel gelassen. Als dann nämlich am Tisch ausgehandelt war, dass die Pershings von deutschem Boden verschwinden, dieser Mittelstreckenwaffenvertrag, war Egon Bahr der Erste, der im Fernsehen stinksauer war. Da hat er richtig mitgeteilt, dass man an diesen Verhandlungen nicht mal beteiligt war. Ist doch klar, da fehlt es an eigener atomarer Macht. Wie hat er es mitgeteilt? Tja, er hat gesagt: Ich empfinde es persönlich als eine große Schande und ich bin sehr betroffen davon, von diesem nationalen Zustand, dass Gorbatschow vor dem Gipfel mit Rennen nicht etwa nach Bonn kommt, sondern nach London fliegt. Was er gesagt haben wollte, hat ihm dann sein gegenüberstehender Partner Franz Josef Strauß gedolmetscht: Herr Bahr, wollen Sie die Bundesrepublik Deutschland als Atomwaffenmacht? Na klar, will er. Aber das hat er nicht gesagt. Dafür getan ist jedenfalls alles durch Jahrzehnte bundesdeutscher Politik. Auch in diesem Atomwaffensperrvertrag. Die Bundesrepublik Deutschland hat bei der Aushandlung damals alles dafür getan, Willy Brandt eben, dass dieser bundesdeutsche Zweck, sich die Fähigkeit zur Atommacht zu verschaffen, durch diesen Vertrag gesichert wird. Die BRD hat zum Ersten dafür gesorgt, dass dieser Vertrag befristet ist. 1995 läuft er aus. Ganz zufällig wahrscheinlich soll dann die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf fertig sein. Und ganz zufällig liest man immer, wenn dieser Verschiebebahnhof vom Atommüll zur Sprache kommt, dass darauf auch so ziemlich alle Zwischenlagerkapazitäten gepolt sind, terminlich. Das Zweite: Die Bundesrepublik Deutschland hat durchgesetzt, dass eine europäische Einigungsoption in diesem Atomwaffensperrvertrag nicht unter die Räder gerät. Das alte Projekt, machen wir doch eine gemeinsame Atomwaffenmacht Europa, das ist durch diesen Vertrag geradezu abgesegnet. Schon jetzt kontrolliert eine europäische Behörde das Bombenplutonium und überhaupt die Kernbrennstoffe in Europa, in der EG, anstelle eben dieser internationalen Agentur. Auch hier ist man natürlich weiter als damals. Die erste gemeinsame Brigade zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich steht bekanntlich und die Atomwaffenplanung, eine gemeinsame, kommt auch voran. Und schließlich hat die Bundesrepublik Deutschland schon damals 1968 einen interessanten Politiker gehabt. Schnippenkötter heißt er. Ja, und seinen harmlosen Namen zum Trotz war er 1968 Abrüstungsbeauftragter der Bundesrepublik Deutschland. Man hat sogar die Dame schon zuständig gewusst für das Rüsten in Sachen Atommacht. Und dieser Mann hat damals eine Deutung des Atomwaffensperrvertrags zu Protokoll gegeben, genau am 19. März 1968, die sich gewaschen hat. Er bezieht sich auf einen Paragraphen in diesem Vertrag und sagt: Eine Kündigung sieht der Vertrag nur unter ganz außerordentlichen Umständen vor. Und wenn durch solche Umstände die höchsten Interessen der Vertragsteilnehmer bedroht sind. Dann muss dieser Fall dem Sicherheitsrat dargelegt werden. Klare Sache, worauf er mal anspricht. Sobald die Bundesrepublik Deutschland den nationalen Verteidigungsfall beschließt, ist die Sache geritzt, der Vertrag ist Makulatur und nach Robert Leicht ein paar Wochen und die Armee steht. Lustig ist aber die Fortsetzung von dem Mann. Ob solche Umstände vorliegen, die die Kündigung rechtfertigen, wird eine souveräne Entscheidung der einzelnen Vertragspartner sein. Und es gibt schon heute Bestrebungen, auch den Fall, dass die nuklearen Abrüstungsversprechungen nicht gehalten werden, als eine solche außerordentliche Entwicklung zu etablieren. Das war die Rücktrittsklausel, die Rücktrittsgeneralklausel für die Bundesrepublik Deutschland 1968. Eine kleine Nebenbemerkung, die dritte dieser Art, über die bundesdeutsche Demokratie und über ihren souveränen Disput. Was ich jetzt kurz vom Prinzip her dargestellt habe, das ist die beinharte Durchführung einer nationalen Planung der Bundesrepublik Deutschland seit 1949. Sicher mit Sprüngen und Durcheinander, denn es galt ja immer, wie es im Atomgesetz heißt, den Stand von Wissenschaft und Technik in die politische Planung einzubauen. Aber die politische Planung steht seit dieser Zeit. Der Kriegsverlierer Bundesrepublik Deutschland muss schleunigst atomare Weltmacht werden. Verabschiedet in der Adenauer. Jetzt meine Bemerkung über Demokratie und ihren Souverän, das liebe Volk. Seit 1949 wird dieses nationale Kernanliegen beinhart abgewickelt. Parteienstreit hin, Parteienstreit her. Zeitungsenden hin, Kommentare her. Diese nationale Linie hat ein Strauß überlebt, der seinerzeit sagte, dem Deutschen soll die Hand abfallen, der noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt und sich damit in einem Wahlkampf profilierte. Und diese nationale Linie hat einen SPD-Kampf dem Atomtod überlebt. Und alle diese Parteien, die diese Kampagnen gemacht haben, haben diese Linie immer, wenn sie am Drücker waren, ohne Verzug durchgeführt. So geht Demokratie. Die wirklichen nationalen Anliegen stehen doch nie zur Disposition der Herren Wähler, der Damen Wähler nicht zu vergessen. Das haben Sie. Damen Wähler dürfen Sie auch sagen. Diese Bemerkung über die Demokratie knüpft an das, was ich einleitend zu der Aufbereitung dieser ganzen Affäre in den zwei vorigen Skandals gesagt haben. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Nachtrag, der beschäftigt sich mit einem dritten wirklichen Skandal in dieser Angelegenheit, im Unterschied zu den hochgespielten. Dieser dritte wirkliche Skandal, neben dem Normalbetrieb der Atomkraftwerke und neben ihrem militärischen und als militärischen gewünschten Ertrag, dieser dritte wirkliche Skandal ist die Sorte Aufbereitung dieser Atompolitik, wie sie in diesen zwei Skandalen in der Bundesrepublik in der Öffentlichkeit vorgenommen wird. Der Skandal ist, wirkliche Skandal, gegen den ich bin. Die dort öffentliche Debatte fasst sich zusammen in einem einzigen Ruf nach mehr deutschen Atomstaat. Lasst mich mal durch den Kopf gehen. Was ist denn los, wenn ein Skandal so aufgerollt wird? Schlimm ist, dass da falsch deklarierte Fässer durch die Gegend gehen. Schlimm ist, dass da vielleicht ausländisches Plutonium drin ist. Schlimm ist, dass das mit Schmiergeldern abgewickelt wird. Im Geheimen, in Hinterzimmern von Bordells. Wenn das zum Skandal aufbereitet wird, von Spiegel, von Bild, mit allen Ausmalungen, die sich da einstellen, wird denn da eigentlich was anderes als Frage in die Öffentlichkeit reingeworfen, als das Verlangen nach folgenden Antworten? Also, dann muss mehr deutscher Staat her, wenn ausländisches Reinfischen in den Fächern das Problem ist. Dann muss ein deutscher Staat her, der sich bei seiner politischen Durchführung des Atomprogramms nie korrumpieren lässt, durch Schmiergelder so wenig vom geraden Weg abbringen lässt, wie natürlich, das ist damit schon mitgesagt, durch Druck der Straße. Ist denn was anderes abverlangen als diesen Appell? Noch im letzten Puff? Hat dieser Atomstaat für sein Programm als lückenloser Überwachungsstaat anzutreten, damit er nicht durcheinander gerät? Und schließlich ist es nicht das Verlangen zu sagen, dieser deutsche Staat mit seiner Überwachungsagentur soll eben dafür sorgen, dass alle fälligen deutschen Atomfässer ganz richtig deklariert immer richtig verstaut werden. Das Antikritischste verlangt dieser Skandal der öffentlichen Meinung als Appell ab. In dieser Branche redet sogar die SPD, die sich im Godesberger Programm auf die freie Marktwirtschaft festgelegt hat. Plötzlich mal von Verstaatlichung haben die irgendwie aufgeworfen. Das würden unverbesserliche linke Gemüter natürlich mal wieder missverstehen. Verstaatlichung, oh, sozialistische Ansätze. Der Sache nach profiliert sich die SPD hier nur als eins, als eine nationale alternative Führungsgarde, die das Atomprogramm mit ihrer Kompetenz militärmäßig abwickeln würde. Eben nicht geschäftsmäßig. Wenn es denn das nationale Interesse gebietet. Eine interessante Klarstellung über das Anliegen dieser Partei. Der andere Skandal, Libyen, Pakistan, dieses Scheißgerede da. Es wird doch klar, wenn man mal hinhört, nicht nur das klassische Image der atomaren Grundschutz der Bundesrepublik Deutschland aufprobiert. Es geht doch schon ein bisschen weiter. Hat denn dieser Skandal nicht einfach mal veröffentlicht, dass dieses Image atomarer Unschuld der Bundesrepublik Deutschland sich verträgt damit, dass sie bombenpotent ist, dass sie natürlich in nationaler Verfügung das Plutonium hat, dass der Stoff der Bombe ist, auch die Produktionsmittel für das Zeug? Sagt denn nicht überhaupt dieser Staat, verlangt er nicht überhaupt die Antwort, Namibien, Pakistan, nicht also in deutsche Hände gehört das Zeug? Und geht dieses Wort Skandal in der Forderung an das, was die öffentliche Meinung jetzt zu antworten hat, nicht sogar noch ein Stück weiter? Verlangt dieses Gerede über Libyen und Pakistan nicht die Bundesrepublik Deutschland? Vielleicht ist das der ganze Witz dieses Skandals, dass mal jetzt an der Zeit war, in die Öffentlichkeit zu bringen, was die Bundesrepublik Deutschland ja wirklich ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist nämlich nicht nur auf eigenem Territorium Atommacht. Sie ist so etwas wie ein atomarer Überwachungs- Staat weltweit. Die haben in dieser Frage Pakistan, die Republik Südafrika, Brasilien, Argentinien an der deutschen Leine. Denn das ist ja das Groteske an dieser Vorstellung, diese Staaten werden plötzlich Atommächte. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Hier hat eine bundesrepublikanische Atommacht, die die wirklichen Quellen zur Atommacht auf eigenem Territorium hat, sich Geschöpfe ihrer eigenen Atommacht auf der Welt geschaffen. Auch interessant übrigens für das Beziehen des Rohstoffs, des Uranus. Auch in dieser Frage, in diesem Fordern dessen, was die Bundesrepublik der Sache nach längst ist, atomare Kontrollmacht auf der Welt, spielt sich die SPD mal wieder oppositionsmäßig als Vorreiter auf. Mit dem alten Trick von Helmut Schmidt. Erst richtet die Politik in der Welt an, dass man da atomare Geschöpfe der Bundesrepublik Deutschland überall stationiert hat. Am Kap von Afrika, in Lateinamerika, an der Grenze zu Afghanistan. Dann aber verweist man auf diese Resultate der eigenen Politik als ein unheimlich schwieriges, hereingebrochenes Problem und verlangt, dass sich deutsche Politik jetzt natürlich schleunigst da einmischen, kontrollierend, schützend, aufpassend einzumischen hat, sodass die eigenen Taten ihre Fortsetzung legitimieren. Der klassische Helmut Schmidt-Trick, den die SPD in dieser Frage mal wieder so richtig zum Blühen bringt. Gut, für die Sozialdemokraten, für diese Sorte nationale Führungsalternative gehört es nicht so vorzugehen. Bleibt eine Abteilung kritische Öffentlichkeit, die Grünen. Was die gemacht haben, passt leider sehr in diese beschissene Sorte öffentlicher Aufbereitung rein. Sie haben sich zu Fanatikern des Sonderuntersuchungsausschusses gemacht. Haben ihren Rotlicht- und Schmiergeldspezialisten Chili wieder reingeschickt. Der muss da jetzt also ordentlich schnüffeln. Was ist der Auftrag der Grünen in einem solchen Ausschuss? Der Taz entnehme ich, dass er ungefähr so gemeint ist. Die schreibt: Der Kampf zwischen Atomstaat und Rechtsstaat ist voll ausgebrochen. Der Antrag der Grünen zielte darauf zu klären, ob die Atomindustrie in ihrer Praxis überhaupt mit dem Atomgesetz übereinstimmt. Jetzt wird entschieden, was in diesem Land der Atomstaat im Staat machen darf. Für den herrschenden Atomstaat ist offenbar der Atomwaffensperrvertrag immerhin eine Grundlage der Außenpolitik. Makulatur. Was braucht es eigentlich mehr, damit Parlamentarier begreifen, dass es sich hier um eine Staatskrise handelt? Also so viel Staat in so wenigen Sätzen habe ich selten gelesen. Der Rechtsstaat ist in Gefahr. Das Atomgesetz ist in Gefahr. Der Atomstaat macht den Staat in Gefahr. Und schließlich auch noch die außenpolitische Grundlage der Bundesrepublik ist in Gefahr. Was wollen denn diese Grünen? Es ist schon irre. Nach unserer Auffassung ist das Atomgesetz des deutschen Rechtsstaats von ihm erlassen, bezweckt die Absicherung des Atombetriebs durch Müllverschickungen mit allen Schikanen. Grüne machen aus diesem vom Atomgesetz rechtsstaatlich Verlangten einen Verstoß gegen dieses Gesetz. Betroffen sind von AKW und Müll und Bomben dann plötzlich nicht mehr die Leute, sondern der staatliche Urheber der Gefahr gilt als der Betroffene dessen, was er selber anrichtet. Nun könnte man vielleicht noch meinen, ist das nicht eine Taktik? Ist das vielleicht der Versuch, die Atompolitik mit ihrem eigenen Mittel zu kippen, dem Atomgesetz wegen? Das kann nicht sein. Der klassische Idealismus, den es mal gegeben hat, dieser Rechtsidealismus, dass es im Recht irgendwelche Rechte Rechte gibt, die so etwas wie einen Schutz des Menschen darstellen. Der kann hier nicht vorliegen. Es wird ja nicht auf ein Recht verwiesen, das sich irgendwie so missverstehen lässt, dass irgendwelche Leute geschützt werden. Es wird auch aufs Atomgesetz verwiesen. Das regelt aber nur den Atombetrieb. Wenn man also den Atombetrieb am Atomgesetz überprüft, dann gehen allenfalls solche Verstöße. Die Praxis des Atombetriebs verstößt gegen die Vorschriften, es zu betreiben. Ja, mein Gott, wie soll da jemals irgendein Schutz von Leuten rauskommen? Also ist er wohl auch nicht bezweckt von den Grünen. So folgt dieses Mal bei dieser Partei auch nicht der alte Widerspruch. Also dieser Widerspruch von Rechtsidealisten. Immer ruft man den Urheber der Gefahr für die Leute, den Staat, als Schützer der Leute auf. Das ist gar nicht der Witz an dieser grünen Politik im Untersuchungsausschuss. Jetzt wird der Staat als sein eigener Staatsschützer aufgerufen von den Grünen. Darüber soll er befinden, dass die korrekte Durchführung seiner Beschlüsse stattfindet, und das soll er schützen. Diese Partei ist also auch in der Atomwaffenfrage ziemlich fertig. Ziemlich fertig, dafür eine anständige parlamentarische Kraft zu sein. Aber so agiert eben eine Partei, die sich entschlossen hat, aus der Unzufriedenheit mit dem, was der Staat an den Leuten anrichtet, die Mitgestaltung der staatlichen Macht zu machen. Das ist eben der Beschluss der Grünen. Konsequenterweise sollen, in Nimmermanns Zeitung, Hessens Grüne vorgeschlagen haben, dass doch Joschka Fischer vielleicht in den Aufsichtsrat der rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerke gehört. Immerhin das Mutterunternehmen aller Atomindustrie. Ja, das ist konsequent. Und wie kommt in einer solchen grünen Politik die AKW-Bewegung, die Anti-AKW-Bewegung vor? Ja, klar, es gibt einen Untersuchungsausschuss und dafür darf die Bewegung mal wieder Dampf machen und ablassen. In den Worten der Taz: Es kommt entscheidend darauf an, ob der atomfeindlich gesonnene Teil der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit die Tätigkeit dieses Ausschusses mit Nachdruck und Misstrauen verfolgt und durch eigene Tätigkeit politischen Druck erzeugt. Die Anti-AKW-Bewegung darf diesen Zug nicht verpassen. Eben als der Heizer auf der E-Block, der den Dampf macht. Wenn Leute von denen da sind, ich möchte Sie fragen, wollt ihr das? Das sollen sich diese Abteilung von politisierten Bürgern übernehmen. Wollt ihr eingespannt sein für diese Sorte Korrektur des Atombetriebs an seinen eigenen Richtlinien? Die anderen will ich fragen, ist Ihnen wirklich dran gelegen? Nutzt es Ihnen? Wenn mit einer schärferen Kontrolle die atomare Aufrüstung und ihre eigene atomare Vergiftung durch einen Töpfer und einen Hauf vorangetrieben wird. Oder durch einen Töpfer oder einen Hauf vorangetrieben wird. Die Demokratie jedenfalls lässt ihnen keine andere Alternative als das zu verlangen. Bloß ich finde sie rundherum untauglich. Damit bin ich in meinem Referat in den Diskussionen hier. Zu deinen Thesen sind mir ein paar Sachen eingefallen, die mir überhaupt nicht passen, weil wir eigentlich sagen, nicht passen. Und zwar insbesondere die Darstellung der Rolle der SPD. Wird es für die Band angeführt, als einen, der sich für die unfriedliche Nutzung der Kernenergie eingesetzt hätte oder der Atom für die unfriedliche Atomnutzung eingesetzt hätte. Wie kann sich jemand, der die Aussöhnung mit dem Osten will, dafür einsetzen, gleichzeitig dafür einsetzen, dass er als eine Atommacht anstrebt, die gegen den Osten sich ein betätigen will. Das finde ich passt nicht zusammen. Wenn du jetzt unterstellst, dass Autarkiestreben der Bundesrepublik, vertreten von der SPD, in sich, ja, das ist nur, dass dieses Streben nach Atommacht nur dazu dienen solle, eine selbstständige Rolle als Weltmacht zu erreichen oder als so ein Teil einer europäischen Weltmacht. Geht das aber daran vorbei, dass, wie die Uran doch immerhin, dieses Gegeneinander der beiden Weltmächte, USA, Sowjetunion, versucht hat aufzubrechen? Der zweite Punkt war der mit Ingram Bahr. Ich meine, wenn es dazu kommt, dass ein Teil der Mittelstreckenwaffen, die auf bundesdeutschem Boden stationiert sind, wegkommen, ist das schon mal ein Vorteil für uns. Und die Überlegung, die er angesprochen hat, die kann ich von der Folgerung daraus gezogen worden, ist man hier einfach nicht nachvollziehen. Du hast doch gefolgert, weil er jetzt für die weitere Abrüstung oder Wegschaffung dieser Waffen sei und das zusammen mit den anderen europäischen NATO-Mächten machen wolle, sei in Wirklichkeit dafür, dass diese Atomrüstung hier bestehen bleibt und wolle nur die Rolle der Bundesrepublik als Weltmacht stärken. Das halte ich auch für ein Gerücht. Zudem fällt mir noch ein, dass seit Tschernobyl die Sozis ja auch einen gewissen Meinungswandel mitgemacht haben. Jetzt hat die Sache nur einen Haken. Mit dem Meinungswandel innerhalb der Bevölkerung oder bestimmter Gruppen der Bevölkerung und dem Meinungswandel bei den Leuten, die Staatsinteressen formulieren. Das ist ja vorausgearbeitet, muss ich sagen. Seit 1949. Nur, wie willst du denn eine Veränderung herbeiführen? Wie willst du dich von Atommüll fernhalten? Wie willst du nicht in Kontakt kommen mit dem Zeug, was hier dort rumkocht? Oder das führt ja richtig Probleme für die Türe auf. Also, sich da rationell zu halten, scheint auch nicht der richtige Weg zu sein, aber das ist wahrscheinlich eine müßige Situation, müßige Diskussion über den richtigen Weg zu streiten, wenn wir uns jetzt in der Kritik festhalten. So wie du die Grünen kritisiert hast, finde ich das auch eine üble Unterstellung. Also, naja, denen ausreichend vorzuwerfen, sie würden die Kultur und Wirtschaft oder die Atommacht BRD stützen wollen, dass, oder den Rechtsstaat dauernd anrufen, klingt wirklich kitzig, kann man sagen, das ist meine Frage gestanden. Also wenn ich diese verschiedenen Gruppierungen, die ich mir angucke, scheinen da zumindest der Gesundheit zu sein, die deiner Ansicht in der Weise scheinen, dass der Rechtsstaat da wenig anzurufen sei. Aber wie dem auch sei, es gibt eben auch Teile, die das offenbar nicht mitfragen wollen. Also, wie wollen wir vermeiden, mit dort produzierten Plutonium weiter in Verbindung zu kommen, wenn man sich nicht an die Leute oder versucht, den Leuten das Handwerk zu legen? Dabei den Leuten das Handwerk zu legen, finde ich, ist nicht mal gar nicht schlecht, wenn man sich, wenn man ihre wirtschaftlichen Führungsorgane kontrolliert. Insofern, warum nicht einen Aufsichtsrat geben? Wüsste nicht, was dagegen spräche, deswegen wird man damit korrupt. Meintest du eine zweite Frage, die mir da auch viel. vielleicht hat noch jemand anders was beizutragen. Ich kann nicht nur über mich nachdenken, wenn Sie gleich noch mal. Also, eine kleine Bemerkung vorneweg, das ist nicht gut zu sagen, wir willst was verändern, die SPD hat immerhin was verändert. Das, was die SPD in dieser Republik verändert hat, das ist es, warum ich so viele Gründe habe, ganz grundsätzlich was zu verändern. Also da ziehen wir einfach die SPD und ich. Aber jetzt will ich mich erstmal nur auf zwei Punkte beschränken. Das ist die Ostpolitik von Willy Brandt und das ist seine Atompolitik. Ja, wenn das so wäre, wie du sagst, man möchte alle Streitigkeiten beseitigen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Osten. Wenn das die Ostpolitik gewesen wäre jemals, dann wäre es wirklich ein Widerspruch, sich dann die Zähne zu raffen gegen den Osten. Wie ist es bloß nicht? Der glaubwürdigste Kronzeuge für die Ostpolitik ist vielleicht der Helmut Schmidt. Der hat sich dem Kater gegenüber immer als geniale, flankierende Maßnahme zur Wirtschaftsembargos angepriesen. Immer wenn der Kater Knebel angelegt hat, hat Helmut Schmidt gesagt, wir haben Besseres. Unsere Ostpolitik. Auf was hat er denn da eigentlich verwiesen? Was hat nun der Willy Brandt mit seiner Ostpolitik da angerichtet? Zum einen hat er lauter Titel gebilligte Einmischung der Bundesrepublik Deutschland im Osten installiert. Jetzt wird mit der DDR mittels der Ostpolitik, mittels dieses Vertrages, drüber geredet, was sie an Reisemöglichkeiten für ihre Bürger erlaubt. Also mit anderen Worten, wie sie mit ihrem eigenen Staatsvolk umspringt. Das ist Einmischungstatbestand bundesrepublikanischer Politik. Es wird mittels der Außenpolitik an solche erlaubte Einmischungen kreditgebunden. Der Kreditzusagen der Bundesrepublik Deutschland werden an politische Preise gebunden. Ja, das widerspricht Feindschaft zum Osten schon nicht mehr. Ne? Einmischung, ja, richtiges zersetzendes Wandel durch Annäherung hieß das vornehmen. Eingreifen bundesrepublikanischer Diplomatie in östliche Staatsverhältnisse ist eins der politischen Früchte, die Ostpolitik von Willy Brandt bezweckt hat. Ein zweites Buch dieser Politik, damit gibt die derzeitige Bundesregierung an, Genscher. Da sagt er immer Kontinuität und er hat recht. Wenn er zum Beispiel nach Polen reist und sich dort aufspielt als der heimliche Herr über den gesamten Staatshaushalt und das polnische Planungswesen. Worauf weist er denn da? Darauf, dass es Polen zumindest gegenüber mittels der Ostpolitik tatsächlich hingekriegt worden ist, Sorten von wirtschaftlicher Anlage des Westens in Polen zu installieren, der, solange die Polen sich an diese Verträge der Ostpolitik halten, solange sie also nicht zu einem Feindschaftsübergang greifen wollen, ein ganz beinhartes Reinregieren westlicher Regierungen in die innerstaatlichen Verhältnisse und überhaupt in die ökonomische Grundlage dieses Staates erlauben. Und es wird ja auch betrieben, es wird ja ganz handfest betrieben, dass in westlichen Bankenetagen darüber beschlossen wird, was Polen noch fressen dürfen. Das wird nämlich beschlossen, wenn gewisse Schuldendienstauflagen, gewisse IWF-Richtlinien für die Kreditwürdigkeit und so weiter diesem Staat serviert werden. Dies ist ein zweites Resultat von Entspannungspolitik von Willy Brandt. Und das dritte Resultat, das hat sich in der Abrüstungsdiplomatie noch regelmäßig eingestellt. Es ist doch Willy Brandt gewesen, der die Entspannungspolitik als Argument für Aufrüstung des Westens entdeckt hat, indem er in einem Osten entspannungsfeindliche Rüstung ausfindig gemacht hat. Der hat doch Entspannungspolitik ständig schon, und seine Nachfolger haben es ihm ordentlich nachgetan, als deutsches Recht zum Reinreden in sowjetische, in polnische, in DDR-Rüstung verstanden und gebraucht. Und hat damit nicht zuletzt auch in Sachen Durchsetzung der Nachrüstung damals ganz kräftig seine Ostpolitik benutzt. Mit der billigen Geste eines Kniefalls in Warschau hat Willy Brandt eben eine Politik eingeleitet, die auf der Grundlage eines waffenmäßigen Pakts darunterliegende Hebel politischen Aushebelns, politischen zumindest Reinregierens in den Osten bezweckt hat, die heute in ihrem ganzen Erfolg von den Nachfolgerregierungen benutzt werden. Ein Mann, der sowas vorhat, der hat nie was anbrennen lassen. In der rüstungsmäßigen Absicherung solcher installierter politischer Ansprüche im Osten, die die Staaten drüben in ihrer Macht schädigen. Unter Willy Brandt und unter Helmut Schmidt hat die Bundeswehr den größten Sprung nach vorn in ihrer Rüstung gemacht. Und unter diesen beiden sozialdemokratischen Bundeskanzlern ist auch der Kernbestand der Atommacht der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzt worden. Ich habe vorhin eine Stelle einfach aus Zeitgründen nicht vorgelesen, in denen der Willy Brandt sich schon 1968 als Planer dieser Sorte Politik ziemlich unmissverständlich darstellt. Der hat damals als Außenminister dem Parlament gegenüber eine Anfrage beantwortet. Die Frage hieß: Inwieweit ist es der Bundesregierung gelungen, Befürchtungen auszuräumen, dass der jetzt vorliegende Entwurf eines Atomwaffensperrvertrags zivile Erforschung, Entwicklung und Nutzung der Kernenergie und der Export von Reaktoren behindern könnte? Eine interessante Antwort von Willy Brandt. Die ungehinderte zivile Nutzung des Atoms ist ein vitales Interesse der Bundeswehr. Die Entwicklung auf dem zivilen Sektor wird weiter vorangehen. Die Energieversorgung der Welt wird in wachsendem Maße durch Kernkraft erfolgen. Und jetzt macht der Friedenswille einen Übergang, den er gesagt haben will, offenbar. In den so betriebenen Reaktoren entsteht Plutonium, das sich auch zur Waffenherstellung verwenden lässt. Mit der Ausbreitung der Nukleartechnologie wird nicht nur die Zahl der zivilen Atommächte, sondern unausweichlich auch die Zahl der Staaten zunehmen, die über die objektive Fähigkeit zur Kernwaffenherstellung verfügen. Der Mann ist in nichts reingestolpert. Der wusste, was er im Kernwaffensperrvertrag unterschrieben hat, und das hat er auch vorgehabt. Denn er hat die politischen Rahmenbedingungen aus dieser Fähigkeit zur Kernwaffenmacht dann auch die Wirklichkeit zu machen, schon damals in den Vertrag durchgeboxt. Die SPD hat auf ihren Parteitagen und in ihrer Politik als Außenpolitiker Willy Brandt sorgfältig dafür gesorgt, dass die zwei Möglichkeiten der Bundesrepublik zur Kernwaffenmacht zu werden, durch diesen Vertrag auf gar keinen Fall irgendwie Schaden erleiden. Zum einen hat der Willy Brandt reingeboxt, dass alles NATO-mäßige Abmachen auch in der Nuklearwaffenfrage durch diesen Vertrag in nichts behindert werden darf. Das war eine der zentralen Forderungen der BRD. Und zum anderen war unter Außenminister Willy Brandt die zentrale Forderung der BRD, dass alle europäischen Abmachungen auch in dieser Frage nuklearer Rüstung, gemeinsamer Atomwaffenstreitkräfte durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt werden kann. Das Resultat hat bitte erzählt. Willy Brandt steht in der Kontinuität dieser Politik und ist nicht besser als diese Politik. Das ist meine Meinung. Da passt das wieder eins nicht zusammen. Wenn die Sozis oder andere Parteien, die bei uns vertreten sind, mit den Sowjets Handel treiben wollen, dann ist das Imperialismus, dann ist das Streben zur Weltmacht oder zur Atommacht. Und wenn die Sowjets mit uns Handel treiben wollen, an unsere Technologien rankommen wollen, dann ist das Friedensstreben. Konnte ich kürzlich nachlesen in eurem Kommentar zu dem Besuch von Shevardnadze. Da kann man sich doch höchstens auf den Standpunkt stellen, eine gewisse, ich könnte das folgendermaßen nachvollziehen, oder ich ziehe das folgendermaßen nach, Wenn ich auf eine friedliche Situation hinaus will, in der wenig Anlass besteht, dem anderen die Rübe einzuschlagen, ist ein guter Weg, viele Verknüpfungen zu schaffen. Und viele Verknüpfungen zu schaffen werden, unter anderem wirtschaftliche Abhängigkeiten. Nicht von ungefähr liefert die Sowjetunion uns Erdgas. Und unsere Regierung betont gegenüber den Amis am laufenden Band, dass sie nicht abhängig sind von den Sowjets und ihnen deswegen nicht zu gefallen sein müssen. Weil die Amis uns unsere Regierung das überhaupt unterstellen. Man sieht auf beiden Seiten doch, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Handel, Verkauf von dem einen oder anderen Gut, den Käufer davon abhängig macht, das dort zu kaufen. Sofern es nicht noch andere geeignete Anbieter geben könnte. Nebenbei hat so ein Handel ja auch noch andere Vorteile. Man würde sich vielleicht kennenlernen und möglicherweise die eine oder andere Wahrheit über den anderen erfahren, die man sonst nicht zu wissen kriegte. Also was ist an einem, an einer, ja, was heißt wirtschaftliche Zusammenarbeit? Ich will mal so sagen, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, an der auch die Sowjetunion ihr Nutzen sieht, kann ja nicht eine, allein deswegen eine imperialistische Handlungsweise der Bundesrepublik sein oder ihrer befreundeten Länder, bloß weil sie auch der Bundesrepublik oder den befreundeten Ländern zum Nutzen gereicht. Sonst wären die Handelspartner der, und das bestreitet ja jeden regelmäßig für die Sowjetunion. Nochmal zu dem Argument mit der, die Sache mit Tschernobyl und dem Ausstieg aus der Kernenergie. Die Zitate beziehen sich ja durchweg auf die Zeit vor diesem sogenannten Ausstieg aus der Kernenergie. Beziehen sich dummerweise auch auf eine Zeit, in der die SPD zum Beispiel Regierungsverantwortung hatte. Oder auch später. Habe ich Antwort oder Verantwortung? Ja, ich will das Wortspiel. Die Regierungsverantwortung folgte also auf dem Fuße. Und insofern kann man die These natürlich vertreten, dass sie daran schuld ist und das auch so gewollt hat, wie das, was sie verabschiedet hat. Oder wie es in den Verträgen steht. Andererseits hat sich da zum Beispiel der Mitarbeiter geändert, weil nicht nur dort, sondern auch in anderen Teilen der Bevölkerung. Ihr seid ja nicht die einzige, wo für die Türen aufstieg ist. Möglicherweise war das vorher, wenn nicht für einen Einstieg. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Nur, das muss man damit bewerten. Und du leistest doch jetzt bloß aus, daraus, dass Meinungsänderungen stattgefunden haben, ohne dass diejenige Fraktion, die diese Meinung hat, an der Macht ist, ab, dass sie offenbar ihre alte Meinung weiter vertritt. Du leitest also auch weiter daraus ab, dass die Leute mal was beschlossen haben, was sie durchgesetzt haben, dass sie nicht erkennen, was richtig und was falsch ist. Und du leitest auch daraus ab, dass diese, dass zum Beispiel die Sozis nicht in der Lage sind zu erkennen, dass eine Plutoniumwirtschaft für uns lebensgefährlich ist. Das meine ich, dass, ja, das heißt gerade nicht. Das ist immer das Dumme, wenn man mit vielen in einem Haufen ist, kann man sich darauf verlassen, dass der andere da die gleiche Erkenntnis gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Haufen organisiert. Ob der Erkenntnisstand überall gleich ist, möglicherweise nicht unbedingt. Es mag ja sein, dass Ost-West, also beide Seiten, ihren Handel unter dem Titel Förder zu den Frieden abziehen. Es mag auch sein, dass wenn man etwas auswärts kauft, man dann in gewisser Weise abhängig ist. Ja? Das ist für beide Seiten. Ich meine aber, dass eindeutig festzustellen ist, dass beim Westen oder enger gesagt bei der Bundesregierung die Herstellung von Abhängigkeit ein Zweck war und gedacht war als Mittel zur Sabotage des Systems üben. Zu diesem, also um das zu beweisen, möchte ich kurz erinnern an die Vorfälle in Polen. Da hatte sich in Polen ein Ergebnis des Westhandels für die dortige Bevölkerung sehr unangenehm bemerkbar gemacht. Die polnische Regierung hatte sich in Westschulen gestürzt und als Preis dafür sind polnische Gänse sehr häufig in deutschen Supermärkten aufgelaufen. Die polnischen Gänse waren sich ziemlich klar und nicht nur Gänse. Die deutsche Regierung hat daraus den Schluss gezogen, ihr Volk müsse die Wölfe enger schneiden und das hat ihr etwas Rabatz im Haus beschert. Wie war die westliche Reaktion auf diesen Rabatz? Eine Politik, die in aller Welt die Zerschlagung von Aufständen mitbetreibt. Eine bundesdeutsche Politik, die sich zum Obersponsor der Türkei zählt. Ich möchte nicht aufwarten mit den Leichen, die die Diktatoren dort produziert haben. Ja? Also wahrlich nicht Politiker, die immer auf der Seite geknebelter Massen stehen. Fanden es ungeheuerlich, dass in Polen die Regierung ihr aufmüpfiges Volk an die Kandare zu kriegen versucht, haben die ganze Sache mit einem Wirtschaftsboykott beantwortet. Eine interessante Antwort, denn sie zielt darauf, die Verschärfung der Not herbeizuführen, die das Volk aufmüpfig gemacht hat. Sie will also den Widerstand der Leute, den Grund für den Widerstand, verschärfen, damit es dort drüben ordentlich scheppert. Das passt zu den westlichen Lager lang gelegten Träumen. Man möge doch eine innere Zersetzung des Ostblocks hinkriegen. Das ist damals gemacht worden, war bundesdeutsche offizielle friedliche Handelspolitik. Dem entnehme ich glasklar, dass sich der Handel des Westens in das Programm fügt. Drum ist ein Unrechtsregime, das sich eigentlich nicht gehört. Übrigens, Äußerungen, die mir vom Ostblock ebenso wenig bekannt sind, wie mir vom Ostblock die Forderung bekannt ist, die ich von der SPD sehr gut kenne, widerfahren liegen vielleicht auf unserer Tagesordnung, Freiheit bis an den Ural. Und in dieser Frage hat übrigens die Aussöhnung der damaligen Brandregierung nur darin bestanden, der DDR einen Vertrag zu unterschreiben, in dem wohlgemerkt die Existenz der DDR, aber nicht die Legitimität der DDR anerkannt wurde. Ein sehr schönes Zeugnis für sozialdemokratische Spannungsdiplomatie. Ja? Ein Faktum, das man derzeit nicht abschaffen kann, weil man sich militärisch noch nicht dazu in der Lage fühlt. Man gibt gleich den Willen, dass man es einmal sein möchte, mit dem Argument illegitim bekannt. Ein Faktum, das man derzeit nicht beseitigen kann. Da stellt man sich zu hin und sagt, wir sind so gnädig und erkennen es an, wenn die DDR dafür eingeschüchtert herausführt. Das war die Entspannungspolitik. Ich will mal eine kleine Bemerkung machen, die versucht immer mir, das im Widerspruch meiner Ausführungen anzulassen, was die Politikmethode der SPD ist. Da muss ich mich schon mal fragen, welche Sorte der SPD ist denn eigentlich lieber? Weißt du, so in den 60er Jahren, da ist der Erhard Eppler ans Podium im Bundestag gegangen, kann ich dir vorlesen, hat flammende Reden für Atomkraftwerke gehalten. Die hat die SPD, als er in der Regierung war, dann auch gebaut. Man kann sagen, da stimmte wenigstens Wort und Tat einigermaßen überein. Wenngleich in einer Sache die strikt abzulehnen ist. Jetzt gibt es eine SPD in der Bundesopposition. Die hat nach Tschernobyl Einstieg in den Ausstieg aus der Kernenergie programmatisch geschlossen. Ja? Seither redet Erhard Eppler von der Katastrophe der Plutoniumwirtschaft, die sein Kollege Rau in Nordrhein-Westfalen betreibt. Ist dir das unbekannt, dass in Nordrhein-Westfalen die modernste, bereits betriebsfertige Plutonium-Brutanlage mit dem Hochtemperaturreaktor in Hamm-Untrup betrieben wird, mit nordrhein-westfälischer Genehmigung, mit nordrhein-westfälischer atomrechtlicher Überwachung. Ist dir das unbekannt? Ist dir unbekannt, dass es Johannes Rau und sein Nordrhein-Westfalen ist, wo der schnelle Brüter in Kalka bis zur Inbetriebnahme erstmal fertig gebaut wird? Was ist denn dir jetzt lieber? Die SPD, die sich zu den Schweinereien ganz offiziell als Regierungsprogramm Helmut Schmidt-mäßig bekennt, wie sie anrichtet? Oder die SPD, die dasselbe Programm, was eben die nationale Linie ist, betreibt und ein paar Idioten, die immer noch von den Anrichtern des Atomprogramms die Abwendung erhoffen, mit so ein paar Sprüchen auf Parteitagswahlkampfbroschüren einsetzt. Jedes Teil von beiden lieber. Zugegeben, man hat es ja schwer, so ein paar Meinungen bei den Tuschis. Wenn man es da schwer hat, dann ist die da. Ja, genau, ich weiß nicht. Das frage ich mich manchmal auch. Also, ich weiß nicht, wie viel zu null mitgezählt hat, aber das war ein Vorteil. Mit eurer Argumentation zu der Zusammenarbeit oder zur Wirtschaftstätigkeit im Osten komme ich nicht klar. Und zwar war da eben wieder das Argument gekommen, die Wirtschaftspolitik des Westens hätte das Ziel, den Osten auszuhebeln. Ja, war dem Osten das denn unbekannt? Fehler der Russen sprechen nicht für die Friedlichkeit der SPD. Ich würde mal unterstellen, dass Ihnen das auch bekannt ist. Denn Sie praktizieren das ja in Ihrem Blog selbst. Sie praktizieren das Erzeugen wirtschaftlicher Abhängigkeiten innerhalb des Warschauer Paktes und des Comecon. Durch sogenannte internationale Arbeitsteilung werden die Staaten innerhalb des Ostblocks voneinander abhängig gemacht und können nicht ihre Interessen national verfolgen. Da könnte man ja sagen, ist ja gar nicht schlecht, ich bleibe ja unter denen. Nur warum machen sie denn die Grenzen auf? Wenn ich meine, ich könnte im Zweifel daran ablesen, an der Produktivität bei uns, dass wenn sie sich auf das Geschäft mit uns einlassen, sie den Kürzeren ziehen, wenn sie auch noch unsere Zinsen akzeptieren, ich sage unsere jetzt also die westlichen Zinsen, und der Effekt der Zins- und Zinszahlung ist, dürfte ihnen auch nicht ganz unbekannt sein, zumal der Führer dann ja gerade geschult sein soll. Ich verstehe deswegen nicht, weswegen sich jemand beklagt, wenn er dem Westen darauf reinfällt, sich Kredite besorgt, die er nicht abzahlen kann, weil er zu bescheuert produziert. Und gewissermaßen aus seinem Wirtschaftsbereich rauskommt, bleiben wir eben gerade nicht drin im Ostblock und handeln miteinander und steigern deine Produktivität, sondern sie müssen ausgerechnet unser technisches Know-how einkaufen, auf irgendeine Weise. Und damit kriegen wir auf die Schnauze. Also, erstens, der Vorwurf des Imperialismus bei der Wirtschaftspolitik ist richtig, mir gilt von der anderen Seite auch. Wenn ich also jetzt zwei Leute habe, die mit gleichen Interessen aufeinander losgehen und ich dem einen davon einen Vorwurf mache, dass er dabei ein Interesse verfolgt, könnte ich doch sagen, entweder sollen die beiden was lassen, oder ich kann sehen, ob das Ganze insgesamt ein Vorteil wird. So wie die Situation jetzt war, dass wir uns anhören konnten, dass die Gewerkschaften bei den Kohlen hochgefeiert werden, wenn sie die Regierung stürzen. Das hätte ich mir mal für uns gewünscht, dass die gleichen Kräfte sich bei uns so verhielten und die Gewerkschaften zu ähnlichen Taten. Ja, kannst du deinen SPD einpacken? Ja, das haben wir uns sogar die Schwarzen gefordert. Schreien in der BRD haben die Schwarzen gefordert? Nein, in Polen. Ja, eben. Ja, ich sage das war eine schöne Wunschvorstellung. Ja, wie kriegt ihr das auf die Reihe? Eine Bemerkung zu den Russen oder dem Ostblock. Und wie du gesagt hast, ja, wenn sie so beschissen produzieren. Ich habe auch einiges an der Produktionsverzeichnung auszusetzen, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Die Russen haben in großem Maßstab Weizen aus den USA importiert. Ja, wenn sie so beschissen produzieren, sagt sie. Eines fällt mir dazu erstmal auf. In dieser Gelegenheit, Weizen zu importieren und den eigenen Block zu füttern, kommt die Angst schon mal deswegen nicht, weil sie das gar nicht vorhaben. Eine kleine Differenz. Das ist nämlich ein wirklich eine kleine Differenz, die im Ostblock eines gilt offenbar. An Weizen soll es nicht mangeln. Und wenn man dafür wirtschaftliche Abhängigkeiten in Kauf nimmt. Dieses Problem kriegt der Westen tot sicher nicht. Weil bei ihm können so viele verrecken, wie wollen, auch in Amerika. Dass sie deswegen Waffen bei den Russen kaufen täten, selbst wenn sie könnten, käme nie in Frage. Das ist kein im Westen anerkanntes Interesse. Nicht mal das an überlegen. Zweiter Punkt. Es mag sein, dass die Russen viele Fehler machen. Wir haben auch sehr oft einen Grund. Einer ihrer großen Fehler ist zum Beispiel, dass sie allen Ernstes glauben, den Westen mit dem Modell Zuckerbrot und Peitsche vom Krieg abbringen zu können. Das Modell geht so: Wir rüsten so, dass sie sich uns nicht überfallen trauen. Damit zeigen wir ihnen, dass es sich nicht lohnt. Dann schieben wir noch Wirtschaftsbeziehungen hinter, die natürlich auch uns nützen, aber wie wir wissen, auf der Gegenseite. Und dann haben wir die Profitreiner so eingeseift, dass sie in einem Krieg wieder denken, dass er darüber liefert, dass die Staatenkraft? Nein, er leistet sich schon mal einen Wirtschaftsverkauf und verzichtet auf die Profite, wenn es ihm geraten scheint als Mittel der Sabotage von seinen Kunden. Da haben sich die Russen also schwer geschnitten. Eines finde ich aber nicht ganz ehrlich. Russische Fehler als Beweis für die Friedlichkeit der westlichen Strategie zu benutzen, das geht mir dann doch etwas zu weit. Solange die Russen der Auffassung sind, das können sie sich leisten. Also in so eine Geschichte einwilligen. Solange die Russen das so machen, ist für dich die friedliche Absicht des Westens bewiesen. Den Gedanken zu Ende gedacht, hieße ja glatt weg, erst wenn die Russen unter dem westlichen Druck zusammenbrechen, wäre bewiesen, dass der Westen das vorhatte. So nicht. Ich möchte noch einen Nachtrag machen zu der Ausstiegsforderung der SPD, die du hier angesprochen hattest. Die SPD hat in der Tat schon was mal beschlossen auf ihrem Parteitag in Nürnberg, oder wo das war. Sie hat in der Tat eine Kritik an Kernkraftwerken, das meine ich ganz unironisch. Ich möchte bloß darauf aufmerksam machen, welchen Inhalt diese Kritik hatte und bis heute hat. Nach Tschernobyl ist der SPD eingefallen, dass die Bundesrepublik ein sehr dicht besiedeltes Land ist. Das fällt ihr ein, nachdem der Reaktor in Russland geplatzt ist. Das Argument soll heißen, die Vielzahl der Kernkraftwerke, die in Deutschland vor sich hinbrüten, und das von allen bekannte, in Kauf genommene Restrisiko namens GAU hätte hierzulande zur Folge, dass wenn Eisenbahn, Stahl oder Bergbau hochgehen, 50% oder gar mehr der bundesdeutschen Bevölkerung sterben. So etwas ist keinem Staatsmann und auch keiner staatstragenden Partei recht, weil das Volk, das aus dem Atomstrom oder aus einem anderen für die Geschäfte dieser Nation gerade zu stehen hat, benutzt werden soll und diese Benutzung nicht damit zusammenfallen darf, dass der benutzte Volkskörper dahin ist, kaputt geht. Diese Leute also stören sich wirklich an dem gigantischen Ausmaß des Krepierens von Leuten auf deutschem Boden, wenn ein oder mehrere Kernkraftwerke platzen. Und stören tun sie sich deswegen daran nicht, weil die Schädigung des Individuums diesen Menschen so unerträglich ist, sondern weil dieses Ausmaß der Schädigung des Volkes den Volkskörper für seine weitere Benutzung für deutsche Politik und Wirtschaftswachstum ziemlich untauglich machen würde. Das ist die wirkliche Kritik der SPD und dieser Standpunkt übrigens schließt natürlich nach der anderen Seite hin ein, dass die übliche marktwirtschaftliche Benutzung eben dieser Leute ziemlich viele Krankheits- und Todesfälle zu den ganz normalen Unkosten eines marktwirtschaftlichen Betriebs dazurechnet, einkalkuliert und absegnet. Wer hierzulande deswegen früher ins Gras beißt, als die Natur es vorgeschrieben hätte, weil er eine Berufskrankheit davon trägt, durch Asbest oder sonst wie, der gehört zu den abgehakten Toten der Marktwirtschaft. Danach kräht kein Hahn und schon gleich kein SPDler. Das ist die wirkliche Kritik und ich möchte sagen, diese Kritik am Betrieb von AKWs ist mir genauso zuwider, wie die Sorte Begründung, mit der die AKWs dann Restrisiko auf deutsches Territorium gepflanzt worden sind. Deutsches Wirtschaftswachstum verlangt nun einmal nach Energieautarkie. Da braucht man so etwas, auch wenn es gewisse Risiken und Kosten bei der Bevölkerung nach sich zieht. Die Wirklichkeit dieser Kritik an den Kernkraftwerken seitens der SPD. Hat übrigens deswegen konsequenterweise geheißen, nicht abschalten. Wäre wirklich das das Entsetzen nach Tschernobyl gewesen, mein Gott, hier können ja Menschen sterben, dann wäre der Griff zum Schalter das Allereinfachste gewesen. Die wirkliche Maßnahme, die die SPD nach Tschernobyl eingeleitet hat, hieß Sicherheitsüberprüfung für alle Kernkraftwerke. Weil sie nämlich mit dem schon durch den Normalbetrieb erreichten Grad radioaktiver Vergiftung der Anwohner durchaus einverstanden war, aber in Sachen Restrisiko und Platzen ein bisschen Vorbeuge treffen wollte. Sie weist eben außerdem einen Gesichtspunkt, der sie zu Kritik veranlasst an Kernkraftwerken: Der Volkskörper darf nicht in toto, in Gänze vor die Hunde gehen, eben auch den anderen staatspolitischen Gesichtspunkt, dessen wegen ihr der Betrieb sehr recht ist. Es ist nun mal eine tragende Säule deutscher Energiepolitik, über nennenswerte Kernkraftwerke zu verfügen. Deswegen übrigens, weil es diese beiden durchaus ernst gemeinten, aber konfligierenden Gesichtspunkte gibt, hat sich die SPD nie einfach dafür erklärt, die Kernkraftwerke dicht zu machen, abzustellen. Sie hat es nicht getan und sie hat sich auch nicht dazu erklärt. Das, was die SPD ihre Ausstiegserklärung nennt, ist ein bisschen was anderes. Die hat nämlich geheißen, wenn die SPD an die Macht zurückkommt, wenn sie Regierungspartei ist, dann nimmt sie sich vor, innerhalb von 10 Jahren, weil die zweite Kautele, für diesen Ausstieg, nicht das Abschalten, für den Ausstieg zu sorgen, wenn drittens gewährleistet ist, dass dies im Konsens mit allen Gesellschaftsmitgliedern, worunter ausdrücklich gefasst waren, Kernkraftwerksbetreiber, Gewerkschaften und andere Parteien. Wenn also dies im Konsens mit allen, also auch den AKW-Befürwortern und Profiteuren, durchsetzbar sei, dann würde die SPD sich zu einem Ausstieg herbeilassen. Das sind Kautelen für ein Gesetz, das die SPD als Regierungspartei verspricht, die sich sonst nirgendwo finden. Es gibt kein Versprechen der SPD, die Verbrauchsteuer hochzusetzen, wenn die Biertrinker Ja sagen. Aber genau das verlangt sich von den Kernkraftwerken in Bezug auf den Ausstieg. Und es erklärt sich diese Halbherzigkeit daraus, dass eben außer der Kritik am Ruin des Volkskörpers durch den GAU bislang für die SPD unabweisbar ist der andere Gesichtspunkt, dessen wegen die Kernkraftwerke ihre Bedeutung für die Nation haben, und das heißt Wirtschaftswachstum plus Atommacht. Das Verlogene dieser Partei, die durchaus einen ernsten, den von mir genannten Einwand gegen Kernkraftwerke hat, besteht darin, dass sie jedermann willkommen heißt, diese ihre Kritik, ihre staatsmännische Kritik an Kernkraftwerken zu verwechseln mit dem Standpunkt eines Menschen, der sich selbst betroffen weiß von radioaktiver Strahlung, der also wirklich nur harmlos meint: Ich möchte nicht das Opfer dieses Kernkraftbetriebs sein, ich möchte, dass die deswegen abgeschaltet werden. Wer so denkt, dem erlaubt die SPD, diesen Einwand mit dem ganz anderen von ihr gelandeten, unverträglichen, zu verwechseln. Solange er nicht darauf besteht in der Partei, dass sich das durchsetzt, dann fliegt er nämlich raus. Und dazu gehören die Bremer Grünen, BBA, Bund und noch ein paar andere. Was sich da als Protestkundgebung ankündigt, ist keine gute Kritik am AKW-Betrieb und den Folgen, die heute zur Sprache gekommen sind. Ich möchte sogar davor warnen, auf die da ausgegebenen Parolen reinzufallen, die halte ich für sehr schädlich. Es gibt einen grünen Aufruf, der sagt, die Forderung, die die Bewegung jetzt zu stellen hat, angesichts des großen Skandals, muss heißen, der Bremer Senat, der ja selbst kein Kernkraftwerksbetreiber ist, soll darauf verzichten, von der PREAG, Preußen Elektra heißt das Unternehmen, Atomstrom zu beziehen. Die müssen also offenbar einen Teil des Stroms aus irgendwelchen Kernreaktoren beziehen und nach Venus verkaufen. Vorgestellt wird das die Kündigung des BEAG-Vertrages schon seit 3 Jahren als der Bremer Schritt für den Kampf gegen Kernkraftwerke in Richtung Ausstieg. Die Forderung ganz konkret muss ich kurz vorlesen, weil sie noch ein paar Pferdefüße hat. Das Ding heißt jetzt, Bremen muss seine Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen, so wie die Grünen in ihrem Aufruf lassen, um seine Energieversorgung so weit wie möglich von Atomstrom abzukoppeln. Wir fordern deshalb fristgerechte Kündigung des Stromvertrags mit der BEAG und Neuverhandlungen mit dem Ziel, lediglich die Stromspitzen der Glöcknerhütte weiterhin über das Verbundnetz abzudecken und zweitens den Stromaustausch zwischen Stadtwerken und BEAG im Jahresdurchschnitt auszugleichen. Das heißt, den Stromimport auf Null zu reduzieren. Also mir fehlt es beinahe auch an den Dingen. Hier möchte eine grüne Partei die SPD im Bremer Senat als einen passablen Koalitionspartner ansprechen und profilieren, mit dem gewisse linke Dinge gemeinsam gingen. Atomstrom soll Bremen nicht mehr von dieser BEAG beziehen. Man könnte sich als Leser dieses Blattes die Sache so übersetzen, als würde damit gewissermaßen das Unternehmen in den Würgegriff des König Kunden genommen, sodass er daran verreckt. Das glauben aber zunächst erstens die Grünen selber nicht. Denn wenn sie in ihrem eigenen Flugblatt ankündigen, dass zur Abdeckung von Stromspitzen natürlich der Gewürgte seinen Atomstrom nach Bremen abliefert, damit es sich alles immer schön ausgleicht, dann wird mit der Fortexistenz, dem Weiterlaufen exakt der Kernkraftwerke kalkuliert, denen dadurch angeblich der Kampf angesagt sein sollte. Und zweitens finde ich sehr bemerkenswert, weshalb sich die Grünen so sicher sind, dass der Stromspitzenbedarf immerzu weiter gedeckt werden muss. Ich behaupte, die glauben nicht bloß, dass diese Atomkraftwerke weiter Strom produzieren. Sie legen mit ihrem eigenen Flugblatt einen Grund an, der ihnen selbst offenbar einleuchtet, warum das auch so sein soll, dass weiterhin Atomstrom produziert wird. Und dieser Grund heißt schlicht und ergreifend, die Stromspitzen von Klöckner erfordern so etwas. Man kann sich diesen Titel Klöckner und seine Bilanz tausendmal in das verlogene Argument übersetzen, unsere Arbeitsplätze. Und wie ein Kapital damit verstärkt, kann man nicht nur bei Klöckner, sondern auch in Mainhausen sehen. Haben wir darüber gesprochen. Wie dem aber auch sei, hier unterschreibt die Oppositionspartei, dass ihr der Strombedarf von Konzernen das einleuchtende Argument ist, warum es einen Atomstrom braucht, also auch noch Atommeiler, die restliche Bevölkerung mit einer dichten Packung Radioaktivität überziehen. Das finde ich einen interessanten Gesichtspunkt für eine Protestpartei. Zum Dritten möchte ich auch ein bisschen noch auf die Verlogenheit dieses Standpunkts hinweisen. Den kleinen Leuten gegenüber operiert diese Partei nämlich ein bisschen anders. Die Besitzer von Elektrorasierern zum Beispiel kriegen von Grünen das Argument serviert, die Strompreise müssen hoch. Und dann darf sich jedermann die auf diese Weise über den Preis erzwungene Energieeinsparung auf grüne Empfehlung hin von Grünen zurechtlegen lassen, als den ersten Schritt hin zum Plattmachen aller AKWs. Und auf der Protestkundgebung erfährt jetzt derselbe Mann, dem die Strompreise erhöht worden sind, dass die AKWs gar nicht platt gemacht werden dürfen, weil die Konzernbilanz von Klöckner den Strom braucht, der in seinem Rasierapparat gar nicht teuer genug sein kann. Insofern ist das Argument der Grünen ja relativ witzig, sehen nämlich den der Pferd unterstellt, dass die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln und den Strom rentabel produzieren. Rentable Stromproduktion ist aber nicht möglich für Spitzenbedarf. Insofern musst du deine Widerlegung auf andere Füße stellen. Fordern, Atomkraftwerke sollten weiter bestehen bleiben. Das ist Blödsinn. Mensch. Fordern müssen Sie in dieser Frage gar nichts, was es Ihnen längst gibt. Aber zu deinem Verhältnis von Spitze und Grund. Ja? Die Spitzen kannst du auch nur dann als Spitzen geben, wenn es den Grund gibt. Und insofern ist, wenn die Grünen schon auf diese Tummelei einschießen, die Fortlieferung eines Grundstroms über das jetzt hergestellte Netz nach AKW-Betrieb, die Voraussetzung ihrer Spitzen, die angeblich aus diesem Betrieb nicht stammen. Also ist das eine Voraussetzung des anderen. Aber ich möchte mich in diese Elektrikerfrage nicht einmischen. Auf welches Feld man sich mit Grünen begeben muss, wenn man bloß ein schlichtes Nein zu AKWs sagen will. Man kommt mindestens zu einem dicken Ja. Wenn Klöckner es verlangt, dann müssen Stromspitzen gedeckt werden. Ja, woraus? Das ist dann eine zweitrangige Frage. Das einzige Anliegen, meine ich, und das ist mein Ärger über diese Protestveranstaltung, dass eine grüne Partei mit so einer Parole verfolgt, Bremen möge sich ein Stückchen vom Preag-Strom abkoppeln. Das könne man doch deuten als ein Stückchen Kampf gegen Kernkraftwerke. Das einzige Anliegen, das damit verfolgt wird, ist das. Man möchte als grüne Partei ein Zeichen gesetzt wissen für einen Willen zu einer Opposition gegen die Energiepolitik, von der man selbst sagt, dass sie nicht machbar mit den Realitäten vereinbar und insofern vernünftigerweise auch nicht beabsichtigt werden sollte. Es ist, wie man die Glaubwürdigkeit seines Etiketts einer Oppositionspartei in ein Symbol gießt, und dann guten Gewissens in das Machbare und in die Realitäten einsteigt. Das halte ich für ziemlich verlogen. Dass es gegen die AKWs nichts ausrichtet, ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, aber den werfe ich einer Partei nicht vor, die das zu ihrer ernsten Absicht ohnehin nicht zählt. Verhältnisse sind nun mal nicht so. Genau das Gegenteil machen und ein gutes Gewissen behalten.